Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ich begrüße alle recht herzlich zur wöchentlichen Mumble-Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik heute am 14. Mai 2014. Wir gehen erstmal die organisatorischen Dinge durch. Bitte alle noch eintragen, die das noch nicht getan haben. Ansonsten organisatorisches. Wir hatten bis 20.32 Uhr den Smalltalk. Ein Hinweis, es gibt keine Abstimmungen nach 22.30 Uhr und zuallererst beginnen wir mit der Festlegung des Versammlungsleiters. Ich würde mich vorschlagen, gibt es sonst noch Kandidaten oder Gegenrede? Dann ist das so beschlossen. Aufnahmen und Wortmeldungen machen wir ganz normal im Mumble-Chat erstmal. Aufnahme macht Rudi, wunderbar. Aufnahmen der letzten Sitzung sehe ich noch keinen Link drin. Kommt der noch oder dauert es noch? So wie ich das mitbekommen habe, haben wir jetzt eine mindestens, aber vielleicht sogar zwei Wochen gar keine Aufnahme gemacht. Ich weiß nur vom vorletzten Mal, da hatten wir keine Aufnahme, da hatten wir eine reine Gesprächsrunde. Das gut, war dann. Beim letzten Mal ebenso. Okay, gut, dann haben wir keine Aufnahmen in der Verlinkung. Gibt es ein Protokoll dazu oder irgendetwas schriftlich Fixiertes? Falls jemand kurz berichten möchte, worum es ging, wäre toll. Also es gab auch keine Aufnahme und auch keine Sitzung. Habt ihr über was Bestimmtes diskutiert? Ja, also es gab die letzte Aufnahme vom 23.04. und auch ein Protokoll vom 23.04. Das kopiere ich mal nach oben. Okay, wunderbar. Dann, schaut euch das mal an. Dann können wir das noch verabschieden, falls das noch nicht verabschiedet ist. Übersicht offene Aufgaben und Projekte wäre das nächste. Gibt es da etwas Neues? Ansonsten hatten wir das vor drei Sitzungen besprochen. In diesem Fall würde ich es überspringen, außer es gibt was Neues. Das sieht nicht so aus. Als Protokollführer schlage ich vor, das machen wir alle zusammen. Wer kippt das Ganze am Ende ins Wiki? Kann ich machen. Danke, Piratus. Wunderbar. Gut. Dann Geh nochmal hoch, beschließen wir Protokoll und Aufnahme der Sitzung vom 23.04. Danke, gerne. Also klickt mal kurz drauf, schaut euch das Protokoll an, schaut, ob es irgendwas zu beanstanden gibt. Ich schlage vor, erstmal als beschlossen festzulegen und sollte im Laufe der Sitzung jemand was dazu sagen wollen, dann kann er das jederzeit machen. Gibt es Gegenrede zu diesem Vorschlag? Dem ist nicht so, damit ist er angenommen. Also wer irgendetwas zu beanstanden hat im Verlauf der Sitzung, darf sich jederzeit melden und dann wird daran etwas geändert. Gut, wir kommen zur Festlegung der Tagesordnung. Wir haben fünf Tagesordnungspunkte momentan. Ich könnte mir vorstellen, dass der Reihe nach oder mit der Vergabe von Punkten festzusetzen. Die Wahl liegt bei euch. Mein Vorschlag wäre es, der Reihe nach abzuarbeiten. Gibt es Gegenrede? Dem ist nicht so. Dann machen wir es der Reihe nach. Ja, super. Dann fange ich gleich mal an. Das erste Top, das ist ganz spontan entstanden, als wir mit Rolf hier eines Nachtens im Mumble saßen. Und zwar geht es darum, dass Rolf sich ja ziemlich intensiv mit der Saldenmechanik von Stützel beschäftigt hat. Und ja, jetzt hatten wir die Idee, ob wir vielleicht nochmal ein Kaminzimmergespräch machen mit dem Jörg Buschbeck, der sich damit ja auch sehr tief beschäftigt hat. Und dass wir da mal wirklich in die Tiefe gehen und die beiden sich zusammen in ein Kaminzimmer setzen und darüber plaudern und das wird dann aufgezeichnet und das tun wir dann hier irgendwie intern verbraten, interne Bildung oder irgendwie so. Ich habe beim Jörg schon angefragt, er hat sich sehr gefreut, er hat sich nur explizit gesagt, er möchte keine Werbung für Anne Helm machen. Ich weiß auch nicht, warum er das jetzt erwähnt hat, aber habe ich ihm natürlich zugesagt und ich habe ihm auch gesagt, dass wir das sehr wahrscheinlich erst nach der Europawahl dann machen. Aber er ist da ganz offen für und freut sich. Jetzt geht's darum, wir müssen einen Termin dafür finden Ja, und deshalb habe ich das Top eingesetzt. Gut, glaube ich, ist es am schlauesten, wenn erstmal Rolf sagt, welche Zeiten für ihn in Frage kommen. Denn er ist ja quasi der Gesprächsgegenpart. Aber erst ist Rudi dran. Nee, lass mal Rolf erst. Gut, Rolf. Ja, in den nächsten Wochen jederzeit. Ich habe keine Urlaubspläne. Okay, dann ich jetzt. Ja, nach der Europawahl ist sicherlich sinnvoll. Und, oh mein Gott, ich denke, bei Anne Helm wollen wir mit ihm sowieso nicht sprechen. Deswegen ist das, glaube ich, keine Ahnung, warum er das von sich gegeben hat. Das Problem wird wahrscheinlich sein, nach der Europawahl wird es sicherlich wild werden. Also mindestens 2 Wochen später, wenn nicht sogar eher 3 Wochen später, würde ich das ansetzen. Klingt aus meiner Perspektive wie ein sinnvoller Vorschlag, wenn sich der Staub ein bisschen setzt. Naja, ansonsten, oder? Ist ein Einspruch, weil wir haben natürlich 3 Wochen nach der Europawahl gleich wieder hier interne Action mit Bufo-Wahl. Da könnte es natürlich auch wieder Kollision mit irgendwas geben. Ja, die Frage wäre, ob man es entweder nach dem außerordentlichen Parteitag macht oder halt zwischen diesen beiden. Dann würde ich es aber relativ nah hinter die Europawahl setzen. Spricht etwas gegen den Termin direkt danach? Soll das an einem Tag sein, der sonst auch normalerweise Sitzungstag ist, oder ein anderer Tag? Ich würde einen anderen Tag vorschlagen. Na, dann ist es ja wurscht, dann kann man das irgendwo hinlegen. Klar, also das liegt an 2 Faktoren. Das eine ist, wann hat Rolf Zeit und wann hat Buschbeck Zeit. Der Rest ist relativ frei gestaltbar. Ich würde dann mal vorschlagen, Rolf, wie sieht's bei dir am 3. oder 5. Juni aus? Ja, prima. Das wäre Dienstag oder Donnerstag. Ich würde die beiden Termine im Jörg vorschlagen und dann fragen, wann er Zeit hat und es dann über die Mailingliste mal schieben. Das halte ich für eine sehr gute Idee, weil dann haben wir schon mal einen ersten Vorschlag und dann können sich ja immer noch Leute melden und beschweren. Aber dann haben wir schon mal was Konkretes festgehalten, mit dem wir erstmal arbeiten können. Ja, und dann hat Rolf auch noch Zeit, sich vorzubereiten. Genau. Wunderbar. Gibt es dazu noch weitere Gesprächsbedarf? In der Zeit ist in manchen Bundesländern schon Ferien. Das ist vielleicht schlecht, oder? Pfingstferien. Das wird doch aufgezeichnet. Ja, ich glaube auch, es geht hier gar nicht so um die Riesenbeteiligung im Live-Event. Es soll ja ein Kaminzimmergespräch werden zwischen den beiden. Und ich weiß nicht, wie wir das mit Fragen der Zuschauer machen, ob wir die live stellen oder über einen Chat oder irgendwie. Je nachdem, was für ein Ruhe kommt. Ich vermute aber, dass es nicht so viele Leute kommen werden, weil es ja schon ein sehr tiefes Thema ist. Keine Ahnung, ob da so viel Mainstream vorbeiläuft. Also ich find's cool, das direkt nach der Europawahl zu machen, weil da schauen vielleicht manche gezielt, gibt's die Piraten noch oder was passiert da eigentlich wirklich? Und wenn da eine Aktivität auf der Mumble-Seite ist, ist es positiv. Also gar nicht so wichtig, was, sondern dass da eine Aktivität stattfindet. Wenn es sowieso vorwiegend zum Aufzeichnen soll, dann schadet es auch, sein soll, dann schadet es auch nicht, das zeitnah gleich in der Woche nach der Europawahl zu machen. Das ist die Woche, oder, Piratus? Ja, es ist nicht die Woche direkt nach der Wahl, aber das ist dann sozusagen die kommende Woche darauf. Ja, eben, ich meine, eine Woche früher würde ich vorschlagen. Wie sehen das die anderen? Also ich würde nach der Wahl eine Woche uns geben, bevor wir irgendwas anderes machen. Ich würde vermuten, dass erstmal der Fokus auch seitens der öffentliche Fokus und auch vielleicht der Mitglieder eher noch auf dem Event Europawahlkampf auch noch sein dürfte, vielleicht, oder die Zeitung auch nochmal berichten. Und also ich finde jetzt die 2. Woche strategisch und taktisch klüger. Ja, wir machen ja jetzt nichts für die Presse. Wir wollen nur zeigen hier, wir leben, wir machen was. Es ist ja keine Veranstaltung, wo jetzt Externe groß eingeladen sind. Insofern, also das, wenn jetzt die Presse gezielt bei den Piraten guckt, dass die feststellen können, wir verfallen nicht in Schockstarre oder so. Und dafür halte ich das für ein positives Zeichen. Also was auch dagegen spricht, es könnte passieren, dass sich viele Leute hier die in der Woche nach der Wahl wundenleckend treffen wollen und sich ärgern und aufregen wollen. Und ja, ich weiß nicht, ob da so viel Aufmerksamkeit dann auf so ein Thema wäre. Aber ehrlich gesagt, ich bin da völlig entspannt. Also wir können das auch eine Woche vorher machen. Aber so gefühlt würde ich auch sagen, eine Woche Pause lassen, Leute sollen Wunden lecken und dann geht's weiter. Ja, eben genau das will ich ja vom Wunden lecken ablenken, weil dieses Wunden lecken ist echt höflich. Was hältst du denn davon, wenn man dann nach der Europawahl, also direkt danach, wenn denn der Termin steht, 3. oder 5. Juni, dann eben über die Kanäle verbreitet, dass wir eben am 3. oder 5. Juni eine Sitzung machen. Das zeigt doch dann auch schon, dass wir noch leben. Ist auf jeden Fall gut, ja. Also ein bisschen Werbung machen dafür, auch wenn wir wissen, dass dann kaum einer kommt, aber es ist ja egal, wir nehmen es ja auf und verbreiten es anschließend. Ich freue mich drauf. Also ich glaube, das wird eine ganz tolle Geschichte da mit dem Jörg und Rolf, weil das Thema Saltmechanik mir auch am Herzen liegt. Also ich wird eine schöne Geschichte. Ja, das glaube ich auch. Vor allem da auch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und das im Rahmen eines Dialogs oder vielleicht auch im Rahmen eines Trialogs zu machen. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee, um auch in dem Bereich einfach mal weiterzukommen, weil also das letzte Mal war ja auch so, dass man sich an vielen Stellen so ein bisschen verrannt hat aufgrund einer sehr, sehr unterschiedlichen Wissenslage der einzelnen Leute, die da am Gespräch mit teilgenommen haben. Und wenn das tatsächlich jetzt ein tiefgehenderes Gespräch von Leuten, die sich intensiv mit der Thematik beschäftigt haben wird, dann glaube ich, können wir da nochmal einen großen Erkenntnisgewinn rausziehen. Und insofern glaube ich auch genau wie die Vorredner, dass die Terminwahl relativ sekundär ist. Aber die Vorschläge, glaube ich, sind ganz gut. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, ob der Jörg da Zeit hat. Bis wann wirst du da ungefähr Bescheid wissen, Piratus, bis nächste Woche? Ja, locker. Das kann sich nur um Stunden handeln. Das kenne ich bei Jörg auch. Also der antwortet eigentlich immer sofort. Von daher, das sollte passen. Gut, wunderbar. Gibt es noch Gesprächsbedarf zu diesem Tagesordnungspunkt? Wie wäre es, ich weiß nicht, wie ihr das sonst handhabt und ob es so eine Art, ich nenne es jetzt mal Leitfragen gibt, die so ein roter Faden durchs Gespräch, oder wollt ihr da jetzt so locker reinsteigen? Ich höre ja auch raus, ihr habt das Thema schon mal bearbeitet und da sind vielleicht auch irgendwelche Fragen noch ein wenig ungeklärt geblieben oder diese strittigen Punkte, die du gerade angesprochen hast, um vielleicht auch ein wenig noch Interesse an der Veranstaltung zu wecken oder so, um was es da im Detail so ein bisschen gehen soll, aber ich weiß nicht, wie ihr das grundlegend handhabt. Kann ich vielleicht ganz kurz erklären? Also wir unterteilen zwischen Podiumsdiskussionen und Kaminzimmergesprächen. Kaminzimmergespräche kannst du dir vorstellen wie so ein kleines Expertentreff, die quatschen über ein Thema, ohne irgendwie einen Leitfaden, der von außen gegeben wird. Die machen das untereinander aus, wie sie das machen wollen. Und so eine Podiumsdiskussion ist das, was du hier so üblich aus dem Mumble kennst. Und in dem Fall ist es halt schön, wenn wir da so eine Art Kaminzimmer draus machen, weil es doch schon sehr thematisch tief geht. Und ja, und dann, wenn man das sozusagen den Wert da rausholen will aus dem Gespräch, dann muss man die beiden dann auch in die Tiefe gehen lassen. Und ich finde, das sollte dann der Rolf einfach selbst entscheiden. Und ich denke mal, er wird sich entsprechend vorbereiten, um dieses Gespräch zu führen. Und ich vertraue da voll auf Rolf. Würde ich auch machen und ich könnte mir vorstellen, dass er auch schon ein paar Fragen vorformuliert im Rahmen eines Vorbereitungspads, sodass quasi da schon ein bisschen Leitfaden da ist. Wir haben das letztes Mal auch so gemacht und wir haben dann ganz unten auf dem Pad auch noch Fragen für Leute, die sich damit beschäftigen und quasi konkrete Fragen haben, die schon mal vorstellen können, mindestens eine Woche vorher. Dann werden die auf jeden Fall mit eingearbeitet und das klappt eigentlich ganz gut. Das einzige Problem, das wir da bis jetzt hatten, ist, dass zum Teil recht wenig Fragen gestellt wurden. Wir hatten ein paar aktive Mitarbeiter hier im Rahmen der AG Geldordnung, die Fragen gestellt haben, auch mehrere Fragen. Das hat wunderbar gereicht, um einen schönen Leitfaden draus zu machen. Aber externe Beteiligung von weniger im Thema sich befindlichen Piraten gab es eigentlich gar nicht. Und insofern bin ich mal gespannt, vielleicht ist das ja diesmal anders. Aber klingt alles gut und genau sowas, an sowas hatte ich irgendwie auch gedacht, aber dann macht ihr das ja offenbar alles. Sehr schön, cool. Ja, es ist immer schön, wenn auch Leute sich dann einklinken und dann in die Fragenpads was mit reinschreiben, also eine herzliche Einladung an alle. Weiß nicht, Rolf, möchtest du es so machen, dass du schon mal einfach eine Pad-Seite einrichtest und da schon mal deine Fragen in Vorformulierungen reintust und die Möglichkeit eröffnest, dass andere Fragen stellen, sobald die Ankündigung draußen ist? Ja, das würde ich gern machen wollen, nachdem ich mit Jörg kommuniziert habe. Genau, sobald der Termin steht und wenn das passt, wenn wir wissen, wann die Einladung ist und das von beiden Seiten passt, dann machen wir das, beschließen wir das nächste Woche, oder? Am schlausten. Kurze Frage noch, Rolf, willst du dann vielleicht den Jörg direkt ansprechen, wenn du jetzt zu ihm Kontakt suchst und ihn fragen nach den Terminen? Ja, mail mir mal die Kontaktdaten, bitte. Okay. Ich glaube, der Bringer von dieser ganzen Veranstaltung, in Anführungszeichen Veranstaltung, wird einfach sein, dass zwei Leute, also Rolf und der Jörg, die sehr dicht an dem Thema Saldenmechanik dran sind, jeder aus seiner eigenen Sichtweise, ein Fachgespräch führen und das Ganze aufgezeichnet wird und man sich das dann hinterher anhören kann und dann wahrscheinlich mit der einen oder anderen auch einen Kommentar dazu abgeben. Aber ich glaube, das ist das Spannende an dieser ganzen Geschichte. Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil wir hatten Jörg ja schon zweimal bei uns und von daher ist ein gern gesehener Gast bei uns. Momentan der häufigste, der bis jetzt bei uns war. Von daher bin ich da auch gespannt. Also das, glaube ich, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Gut, dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt abschließen und zum dritten Tagesordnungspunkt übergeben. Gibt es dazu Gegenrede? Ja, ich würde mit dem zweiten weitermachen. Ich würde auch mit dem zweiten weitermachen wollen. Oh, danke. Ja. Entschuldigung. Frage an die AG, bitte. Ja, dann mache ich mich gleich mal jetzt zum Alleinunterhalter. Es ist ja, also in den Mainstream-Medien wird ja darüber diskutiert, dass die EZB im nächsten Monat irgendwelche Maßnahmen ergreifen wird, um die Inflationsrate im Euroraum anzuschieben. Ja, die meisten oder viele hier wissen ja, dass das aus unserer Sicht eigentlich Quatsch ist. Das kann sie gar nicht, aber lassen wir sie mal in dem Glauben. Und deshalb habe ich diese Frage mal hier formuliert und einfach hier zur Diskussion gestellt. Was passiert denn bei Banken und bei den Nichtbanken, wenn die Zentralbank jetzt zum Beispiel negative Zinsen auf Zentralbankgeldeinlagen, ja, in Anführungszeichen zahlen würde? Ja, also was würde da wirklich passieren im System? Welchen Effekt hätte das? Würde das wirklich die Inflation anfahren? Ja, was denkt die, oh Gott, riesige Community innerhalb der AG Geldordnung darüber? Die erste Wortmeldung ist von Rudi. Ja, da unterscheiden wir ja, das ist, hat der Axel hier schon mal als Kommentar reingeschrieben, glaube ich, da unterscheiden wir ja die Mindestreserve und die Überschussreserve. Ich denke mal, die Mindestreserve wird nicht funktionieren, dass sie da negative Zinsen machen können. Also wenn, dann geht es ja nur um die Überschussreserve. Und aus meiner Sicht wird es dann so sein, dass die Banken, die Geschäftsbanken halt die Überschussreserve so weit wie möglich auf Null runterfahren und alles, was sie nicht schaffen, auf Null runterzufahren, werden sie dann ihren Kunden aufdrücken. Das heißt, es werden dann die Zinsen für Überziehungskredite erhöht oder die Zinsen für normale Kredite erhöht und die Guthabenzinsen noch weiter gesenkt. Also unterm Strich zahlen es dann sowieso wieder die Verbraucher und nicht die Banken, deswegen ist das auch wohl. Und es wird kein Anschub für die Inflation geben, weil das ist ein völliger Schwachsinn. Weitere Meinungen? Ja, meines Erachtens wird sich nichts tun, und zwar aus folgendem Grund. Der Rudi hat es schon angedeutet, man muss unterscheiden zwischen der Mindestreserve und der Überschussreserve. Und wenn man die Statistiken sich anguckt, ist die Überschussreserve mehr oder weniger immer auf, die ist unbedeutend. Und es ist ja so, die Banken haben ja die Möglichkeit, praktisch so Geld, wenn sie zu viel Geld haben, das bei der Zentralbank in kurzfristig in Tagesgeld anzulegen, etc. Das heißt, und das machen sie auch, das heißt, die räumen das dann ab, aber an einem bestimmten Punkt. Nach meinem Dafürhalten wird sich da nichts ändern. Aber mir stellt sich schon die Frage, also zum einen, erst packt sie, also die EZB sozusagen ihre Bazooka aus, weil sie Liquidität den Banken geben will, und jetzt will sie da entgegenwirken. Da frage ich mich schon, ist das irgendwie ein Zickzackkurs, was sie da fahren? Wissen die nicht, was sie tun? Und warum behaupten sie, dass so etwas die Inflation anschieben würde? Also wissen die das nicht? Darf ich mal fragen, ist es tatsächlich ein ernstes Gedanke? Weil ich denke, dass du mit dieser Maßnahme gar nichts machen kannst, weil der Punkt ist ja der, in der Zentralbankenkreislauf ist ja nur ein Kreislauf zwischen den Geschäftsbanken und der Zentralbank. Das heißt, die wenigen Nichtbanken, die bei der Zentralbank Konten haben, haben jetzt nicht diesen massiven Einfluss auf dem Nichtbankensektor. Und von daher gesehen, denke ich, wundert es mich, woher kommt diese Idee überhaupt? Also ich glaube, ich habe es beim Spiegel gelesen. Ich suche es gleich mal raus. Und es gibt da die andere Variante, dass sie Ankauf von Staatsanleihen betreibt, was ich ja noch eher verstehen würde, um irgendwie Inflation anzuschieben. Aber das passt irgendwie auch nicht zu einer Schuldenbremse. Fischer? Ja, da den letzten Punkt will ich dann mal anschließen. Ich gebe euch insofern recht. Mit den negativen Zinsen glaube ich, ich glaube auch nicht daran, dass sie es tun werden, weil sie, glaube ich, auch wissen, dass es nicht besonders viel bringen wird. Die werden sicherlich mal mit der dänischen Zentralbank gesprochen haben und festgestellt haben, in deren Test, dass es halt nichts bringt. Ansonsten, das, was Viralus gerade gesagt hat, klar, ich glaube eher, dass sie darüber nachdenken werden, irgendwelche Dinge aufzukaufen. Da muss man aber auch fragen, wie weit das dann wirklich was bewirkt, ob es nur die Assetpreise irgendwie hochschnellen lässt und dann wirklich real die Preise steigen, weiß ich nicht, keine Ahnung, mehr Kreditnachfrage gibt, eher nicht. Also es ist sowieso alles so, sie würden gern, aber sie haben eigentlich keine Mittel. Das haben wir ja schon öfter mal festgestellt, dass wenn das was werden soll, dann müsste der Staat oder die Staaten mit Fiskalpolitik was tun. Das tun sie nicht. Insofern kann sich die Zentralbank drehen und wenden, wie sie möchte. Ich habe neben mal den Link reingesetzt zu dem Artikel. Und da gibt es aus deren Sicht, also die reden natürlich davon, dass Zentralbankgeld weiter verliehen wird in die Wirtschaft und deshalb das eine schlaue Idee wäre. Aber ja, sollte man da nicht vielleicht mal was zuschreiben zu dem Herrn? Piratus, das Interessante ist doch, Zentralbankgeld kann nicht weiterverliehen werden an die Nichtbanken. Das wissen wir. Da bin ich ganz bei dir, Arne, aber das sind Sachen, die wir wissen. Offensichtlich weiß das die Zentralbank nicht, weil sonst würden sie so einen Schwachsinn nicht schreiben lassen. Und was passiert mit dem Interbankenmarkt, wenn es jetzt, nur mal angenommen, wir spielen das mal gedanklich durch, also nur mal angenommen, die Zentralbank würde auf ihre Einlagen negative Zinsen zahlen, was macht der Interbankenmarkt dann? Der ist normalerweise immer etwas unterhalb dieses Zentralbankzins. Ja, der Interbankenmarkt, der würde das wahrscheinlich auch noch dazu aufsaugen, weil es ist ja so, der Interbankenmarkt ist eine Umgehung der Zentralbank. Praktisch, du könntest sagen, wenn der Interbankenmarkt verboten wird, dann müssen ja muss der Ausgleich mit der Zentralbank gemacht werden. Das heißt, du könntest ohne weiteres den Interbankenmarkt verbieten und dann würden schlicht und einfach, hätten die Geschäftsbanken bei den Zentralbanken tatsächlich dann Guthaben oder Kredite, mehr Kredite. Ich glaube, wir sind ganz bei dir, Arne. Das Problem ist, das sehe ich in keiner Argumentation, zumindest in nichts, was veröffentlicht würde. Darf ich darauf hinweisen, dass Axel sich zu Wort gemeldet hat? Entschuldigung, ich bin gesprungen. Axel. Ja, der Interbankenmarkt, das Verbieten, das habe ich auch schon lange im Kopf, nur es wird nicht stattfinden. Ich sehe eher das genau das Gegenteil davon. Die Zentralbanken wünschen, dass sich die Banken doch wieder gegenseitig aushelfen und also Geld ausleihen. Statt zu verbieten, sind wir eher im Moment auf dem Weg des Haltens und Ausbauens. Die Zentralbanken wünschen, dass die Banken da ihren Interbankenmarkt entsprechend bedienen. Also ist dieser Weg steht zurzeit nicht offen, das Einschläfern des Interbankenmarktes. Und das andere, es ist egal, was Banken kaufen. Dann bezahlen sie halt über ihr Target-Direktsystem erstmal mit Zentralbank. Das landet immer wieder bei Banken. Das ist ja selbst bei Staatsanleihen so. Es ist kurz weg und kurz danach ist es wieder da. Das ist ja das Irre. Die Zentralbank Giralgeld kann den Bankensektor nicht verleihen. Und hat eine Bank zu viel, muss eine andere in dem Moment zu wenig haben, wenn alle ihre Überschussreserve sehr gering halten. Und dann geht es auf dem Interbankenmarkt wieder zurück. Gut, dann Arne. Axel, woher hast du das, dass die Zentralbank einen Aufruf gemacht hat, dass die Banken sich gegenseitig wieder mehr Geld geben sollen? Aus meiner Sicht wäre das geschäftsschädigendes Verhalten für die Zentralbank, weil im Grunde genommen je mehr die Banken mit der Zentralbank Geschäfte machen, je mehr verdient die Zentralbank. Und vom geldpolitischen her, das heißt von ganzen wirtschaftspolitischen her, macht es ja keinen Sinn, weil je weniger in der Bankenzahlungsverkehr du hast, desto weniger in der Bankenverflechtung, sprich je stabiler ist das System. Und von daher gesehen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zentralbank sowas sagen würde. Das sagen Sie am laufenden Band, steht im laufenden Band in Zeitungsartikeln und Draghi-Interviews und Tod und Teufel, die Banken sollen endlich das Zentralbankgeld wieder verleihen. Was ist denn damit anderes gemeint als an andere Banken? Was anderes kann damit nicht gemeint sein, weil so doof können die ja nun wirklich nicht sein in den Zentralbanken, das glaube ich nicht. Nein, stopp mal, es ist was anderes. Es ist was anderes, Interbankenkredite zu vergeben, als was du gesagt hast, Zentralbankgeld zu verleihen, was ja nicht geht. Natürlich kann man Zentralbankgeld verleihen. Jede Bank, die zu viel hat, kann das verleihen an andere Banken. Richtig, aber gemeint ist ja an Nichtbanken. Dass es an andere Banken machen können, das ist natürlich klar. Das sehen wir ja. Jede Bank hat gleichzeitig Verleihungen an andere Banken und Ausleihungen von anderen Banken. Und wenn man das im Detail betrachtet, kann man sehen, wie Bank A zu Bank B und zu Bank C gleichzeitig Ausleihung und Verleihung hat. Zum gleichen Zeitpunkt. Der Punkt ist aber der, das Interbankengeschäft, das funktioniert nicht mit Zentralbankgeld, sondern das Interbankengeschäft geht so, dass praktisch eine Bank müsste an die Bank B Zentralbankgeld bezahlen, sagt dann, okay, machen wir nicht, ich schreibe bei dir an. Das heißt, sie verleiht ihr eigenes Geld. Das heißt, da bleibt die Zentralbank ganz außen vor. Das weiß ich schon lange. Weswegen ich immer bis heute wunder, warum die Zentralbanken bis heute noch nicht nur ansatzweise mal dieses Interbanken ausleihen, was ja immerhin ein mehr als 10-faches, bald 12-faches Volumen hat gegenüber des Zentralbankgeld und gegenüber der Überschussreserve muss man ja Faktor 1000 gar rechnen. Ja, habe ich bis heute noch nicht verstanden. Nur da in der Richtung wird nichts gemacht. Ja, weitere Wortmeldungen? Nochmal kurze Nachfrage, Arne. Im Prinzip kenne ich das Thema ja, aber der Interbankenmarkt erzeugt also im Endeffekt kein Geld. Könnte man sagen, das ist sozusagen eine Art dritter Geldkreislauf, den wir da sehen, oder Forderungskreislauf? Man könnte es sich so vorstellen, gäbe es nur eine Geschäftsbank, dann wäre dieser Saldo null oder anders ausgedrückt. Wenn du die Konten der Geschäftsbanken aggregierst, nehmen wir mal Ausland und so weiter weg, sondern nur diese Währung, dann ist der Saldo des Interbankenmarktes null. Das heißt praktisch, der Sinn und Zweck des Interbankenverleihens besteht darin, die Zentralbank um den Geldschöpfungsgewinn zu behumsen. Genau, weil du hast ja diese Ceiling Rate mehr oder weniger. Das, was die Zentralbank festlegt, das wird von den Übernachtkrediten, das wird nur dann von den Geschäftsbanken in Anspruch genommen, wenn sie sich nicht zu günstigeren Konditionen über den Interbankenmarkt, also von anderen Banken, refinanzieren können. Das machen Banken eigentlich grundsätzlich sehr ungern, weil quasi damit die EZB nur die Höchstrate festlegt. Also die niedrigstverzinste, also die ungünstigste für die Geschäftsbanken. Und demnach orientiert sich der Interbankenmarkt und legt halt dann etwas günstigere Interbankenkredite fest. Und deswegen refinanzieren sich Geschäftsbanken wesentlich lieber gegenseitig, als dass sie das über die Zentralbank machen, weil die Zentralbank legt den höchsten Satz fest. Aber du kannst sagen, und das erfolgt ja auch nur, wenn eine Bank mal in die Bedrohung kommt, ihre Mindestreservevorschrift nicht einhalten zu können, denn sie kann ja jederzeit mal ein paar Tage unterhalb der Mindestreserve herumgurken, das macht ja nichts. Es ist ja nur im Durchschnitt eines Monats zu erfüllen, und wenn sie ein paar Mal davon abgewichen sind, dann kann ich mir gut vorstellen, ja, dann nehmen sie halt auch die Spitzenrefinanzierungssatz mal in Anspruch. Klar, aber das ist natürlich der ungünstigste Satz für die, ist, sorgen Sie dafür, dass das möglichst selten eintritt. Ja, es ist wirklich so viel. Das eine ist 0,25%, wo ist der Spitzensatz? 0,35%? Also wir reden ja an sich von Lächerlichkeiten. Das ist richtig, aber wenn du Milliarden hin und her jonglierst, dann sieht das mit den Kleinigkeiten durchaus interessant aus. Also nur zur Richtigstellung, der ungünstigste Satz ist der, den Sie für die Sparer bezahlen. Genau. Du kannst sagen, der Zentralbankzinssatz, die Zentralbank ist so eine Art Kartellführer, die obere Grenze festlegt, und dann hast du so eine Art natürliche Ordnung, die nicht immer eingehalten wird. Der Sparer kriegt am wenigsten, dann der Interbankenmarkt und dann die Zentralbank. Der Sparer bekommt mit 0,75% 200% mehr, als wenn die Refinanzierung bei der Zentralbank mit 0,25% ist. Und wenn dreimal so viel weniger ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woher dieses immer kommt. Der Sparer bekommt am wenigsten. Der Sparer bekommt mit Abstand am meisten. Axel, du darfst ja eins nicht vergessen. Du musst den Durchschnitt nehmen und nicht die Sonderangebote, wo sie sich gegenseitig die Kunden abwerben. Wo ist denn der Durchschnitt? Da muss der Durchschnitt ja unter 0,25% liegen. Das mag durchaus so sein im Durchschnitt. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber wenn du die statistischen Zahlen der Bundesbank anguckst, dann wirst du nämlich dieses feststellen. Also ich sehe das bei Banken. Axel, ne? Ich sehe das Tagesgeld 2%, 1,8%. Ich sehe Sparanlagen 1,5% ansteigen bis auf 4%. Aber ich habe noch nie eine Sparanlage, ein Sparangebot gesehen von null weniger als 0,25%. Axel, immer ruhig bleiben. Ich unterstütze dich jetzt nochmal. Ich habe gerade heute ein Angebot bekommen von der Sparkasse. Sparkassen sind ja nicht gerade die extrem hohe Guthabenzinsen anbieten, aber sie haben mir immerhin 0,9% Zinsen angeboten. Bei der Zentralbank müssten sie 0,25% bezahlen. Ja, aber Girokonten sind alle, kriegst du gar keine Zinsen drauf. Dieses Geld musst du natürlich mit in die Kalkulation reinrechnen. Ja, was man meines Erachtens auch bedenken muss, ist Folgendes. Es kann natürlich Situationen geben, wo sie den Nichtbanken mehr zahlen. Wenn sie sich Geld bei der Zentralbank leihen, dann müssen sie immer gute Sicherheiten geben. Während die Sparer kriegen natürlich keine Sicherheiten. Und es kann natürlich sein, dass eine Bank an Sicherheiten so knapp ist, dass sie diese Option nicht wahrnehmen kann. Das ist praktisch der eine Punkt. Und dann zum anderen, wenn man diese 2% oder 1,5% Angebote sieht, dann steht meistens drin bis 50.000 Euro oder nur wenn das Anlagekonto mit drüber genommen wird und. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen dem Wettbewerb, wo es darum geht, der anderen Bank das Wasser abzugraben. Das, was ich Geldterritorium nenne. Praktisch das Geldterritorium der anderen Bank abzugraben. Dafür zahlen sie dann auch mal attraktive Zinsen, relativ attraktive Zinsen. Also ein Frank Blasberg würde jetzt sagen, hier, das nehmen wir jetzt mal mit auf den Faktencheck und testen das nächste Woche, kommt die Antwort oder so. Ja, Stefan, nimm doch mal den Faktencheck und liefer uns dann nächste Woche die Fakten. Das wäre super. Wir sind eben ein bisschen vom Thema jetzt abgekommen, aber ich hätte noch eine Nachfrage an Arne. Wenn die Zentralbank keinen Vorteil vom Interbankenmarkt hat, warum lässt sie das überhaupt zu? Ja, das ist das, was mich auch schon immer wundert, weil wahrscheinlich die Zentralbank und alle, die Entscheidungen treffen, so durchdrungen sind von Lobbyarbeit der Geschäftsbanken, dass die nicht mal ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Könnte man denn überhaupt einen Interbankenmarkt verbieten? Also ich meine, das würde ja sozusagen in die Vertragsfreiheit der Banken eingreifen. Jedes Gesetz trifft, tut in die Vertragsfreiheit eingreifen. Das ist ja der Sinn und Zweck von Gesetzen. Okay. Es geht ja darum, dass man eine Finanzordnung aufstellt, die stabil ist. Und dieses Interconnected to Fail, praktisch gerade die ganzen Verflechtungen, das war ja auch mit einer der Gründe, warum die Banken gerettet werden mussten, dass kein Dominoeffekt entsteht. Und es wäre absolut sinnvoll zu sagen, keine Bank darf bei einer anderen Bank einen Kredit aufnehmen, sondern wenn Kredite aufgenommen werden, dann immer nur gegenüber der Zentralbank. Beziehungsweise man könnte natürlich, Pfandbriefanstalten, die sagen mal für so spezielle Sachen eigentlich machen und dann an andere Banken weiterverkaufen, könnte man eventuell drüber reden. Aber man könnte diesen ganzen Interbankenmarkt schlicht und einfach verbieten. Und dann hätte man auch schon ein stabileres Finanzsystem. Und vor allen Dingen, dann würde nämlich wenigstens ein schmaler Teil des Geldschöpfungsgewinns dort landen, wo er meines Erachtens auch hingehört, nämlich bei der Zentralbank. Also, ich halte die Ding nochmal kurz fest. Wischer, Rudi, ich und dann Axel. Ganz kurz, das haben wir schon öfter mal diskutiert, was mit den Bankkrediten. Wir hatten ja, ich rufe nur mal in Erinnerung, mal darüber gesprochen, ob man das nicht über Eigenkapital machen könnte, sprich über Eigenkapitalunterlegung. Und wenn man sagt, ich möchte nicht, dass sich die Banken untereinander irgendwelche Geld geben, dann müssen sie halt diese Geschäfte mit 100% Eigenkapital unterlegen und dann wird sich das ganz schnell nicht mehr vorkommen. Rudi? Ja, ich war so frei und habe gerade nochmal einen Top 2a mit eingefügt. Das könnten wir dann vielleicht im Anschluss besprechen, weil wir vor ein, zwei Wochen auch mal darüber diskutiert haben. Da ging es darum, über die Refinanzierung bei irgendeiner Podiumsdiskussion und ein Vertreter der GLS-Bank, ich weiß nicht mehr, wer das hier vorgetragen hat, aber ein Vertreter der GLS-Bank hat gesagt, ja, wir finanzieren uns halt über unsere Sparer. Und ich halte das Geschäftsmodell der GLS-Bank für ein Ponzi-Spiel, Schneeballsystem, wie auch immer, und würde es für sinnvoll halten, darüber mal zu diskutieren, um eventuell dann auch Menschen zu warnen, sich da nicht ihr Geld in die falsche Richtung rüberzuschieben. Insbesondere, weil die Piratenpartei ihr ganzes Vermögen dort hat. Das wäre typisch. Das ist so. Ja, ich persönlich habe eine andere Idee, warum die Zentralbank dafür sorgt, dass das die Ding untereinander ausmachen, die Geschäftsbanken untereinander. Und das ist ganz einfach die bequeme Position der Zentralbank zu sagen, das ist ein OPP, das ist ein Problem anderer Leute. Und wir setzen die Rahmenbedingungen und wenn die Scheiße bauen, dann ist es deren persönliches Versagen und so weiter. Und dann können die sich immer rausreden. Das heißt, von Seiten der Zentralbank ist es, glaube ich, auch eine Strategie, einfach zu sagen, klassisches Versagen der Risikoabschätzungen von Geschäftsbanken, das ist nicht unsere Schuld. Da sind wir nicht zuständig, dafür haben wir kein Mandat. Was ja auch stimmt, haben sie nicht. Und insofern, ich glaube, das ist auch eine sehr bequeme Position für die Zentralbank und eine, die sie strategisch sehr gut zu nutzen wissen. Also ich glaube durchaus, dass sie sich, zumindest die wichtigen strategischen Leute dort, sind sich der tatsächlichen Zusammenhänge definitiv bewusst. Und deren Argumentation würde wahrscheinlich auf die Schiene rauslaufen, wo sie sagen, nö, wenn wir das nicht machen, sind wir unangreifbar und dann sind es Politiker, die Entscheidungen treffen müssen und wir stellen die dann quasi vor die Wahl, wollt ihr das oder das, und dann müssen die entscheiden und wir tun dann einfach, was gesagt wird. Auf keinen Fall sind wir in irgendeiner Form in der Schusslinie und ich glaube, diese Position wird die Zentralbank auch weiter verteidigen. Aber jetzt ist Axel dran und dann Stefan. Also die Piratas, die Interbankenmarkt verbieten, das geht. Das kann man machen. Das kann man langsam einschlafen lassen und dann heißt es, dann gilt auch mit einmal, jede Überweisung wird mit Zentralbankgeld begleitet. Das endet trotzdem in einem Saldo. Das einmal hin, einmal zurück, hebt sich am Ende wieder auf. Das kommt trotzdem dazu, die eine hat zu viel und die andere bricht mit einmal in ihre Mindestreserve ein. Also grundsätzlich werden die Überschussreserve dann etwas höher halten müssen. So, aber was passiert jetzt? Die eine hat zu viel, hat auch zu viel Überschussreserve. Gegenseitig anschreiben haben wir gerade verboten. Ja, dann verkaufen die sich halt gegenseitig Staatsanleihen und andere Wertpapiere auf ihrem Markt. Denn damit geht das wieder zurück. Die wandeln das liquide Zentralbankgeld wieder in ein Anlageasset, während die Bank, die gerade liquide Zentralbankgeld benötigt zur Aufrechterhaltung der Mindestreserve, eben gerade etwas verkauft. Und dann gucken wir die nächste Woche an, da läuft es gegebenenfalls umgekehrt. Dann geht es wieder zurück. Also es gibt eine Alternative zum Interbankenmarkt, nämlich den Verkauf, Kauf und Verkauf von hier, wie heißt es, fungiblen, gut handelbaren, hochstabilen Vermögenswerten, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Eine kurze Nachfrage, Axel. Weißt du, ob es eine Obergrenze der Laufzeit von Interbankenmarktkredite gibt? Also haben die irgendein maximales Limit? Nein, das weiß ich nicht. Ich orientiere mich hier, also meine Nachforschungen haben hier keine konkreten Ergebnisse ergeben, aber ich denke mal, sie orientieren sich ähnlich wie die Zentralbank. Ein Tag, drei Tage, sieben Tage, ein Monat, drei Monate. Also eher den kurzfristigen Bereich. Aber dass es eine Obergrenze gäbe, das wüsste ich jetzt gar nicht. Weiß das sonst jemand? Also ich weiß nur, dass die größten Langläufer, die handelsüblich in größeren Valuta gehandelt werden, 30-jährige Staatsanleihen sind. Das geht auch zum Teil in Erbrecht und Haftungsrecht mit rein, wo auch 30 Jahre so quasi als Limit für bestimmte justiziable Vorgänge existiert. Aber abgesehen von, dass 30 Jahre eigentlich die relative Obergrenze sind, in dem, was größenordnungsmäßig gehandelt wird, habe ich dazu keine weiteren Einsichten. Also nicht, dass wir voneinander vorbeireden. Ich habe die Frage so verstanden, es geht um die Interbankenausleihung der Banken untereinander. Richtig. Auf der einen Seite haben wir das mit der Zentralbank jeden Dienstag, der typische 7-Tagestender. Ab und zu ein Monatstender, dann ein 3-Monatstender, 6-Monatstender. Und auf der anderen Seite eben, was Banken untereinander sich gegenseitig anschreiben, das habe ich auf diesen Vorgang bezogen, ob es da eine Höchstgrenze gibt. Für die Assets, da ist die wahrscheinlich momentan die 30 Jahre. Ein Land ist ausgestiegen, das hat in der Zwischenzeit mal 99 Jahre gegeben, das war Mexiko. Die hatten ein paar Staatsanleihen mit 99 Jahren. Aber bleiben wir hier in Europa. Ich habe die Frage verstanden, es geht um die Laufzeit der gegenseitigen Anschreibung mit entsprechender Begleichung in Zentralbankgeld bei Auslaufen. Genau, also mir ging es wirklich nur um die Interbankenmarktkredite und nicht um Laufzeiten von Staatsanleihen. Wie gesagt, also das war die einzige Korrelation, die mir eingefallen wären im Rahmen von Asset-Tauschgeschichten, wo sie Sachen gegenseitig unter Umständen in Pensionen gegen verpfänden und so weiter. Und da wäre meine logische Maximalzeit 30 Jahre. Aber wie gesagt, das ist, wenn ihr jetzt scharf direkt bei den Ausleihungen bleibt, ich war bei den Besicherungen. Also haben wir uns missverstanden. Piratus, man kann das an den Euribor oder Libor Zinssätzen erkennen und diese beiden Zinssätze, praktisch Euribor, European Interbank Offer Trade, das sind praktisch die Interbank Zinssätze oder das Libor London Interbank Offer Trade. Das werden zwischen sogenannten Overnight Gelder bis maximal 12 Monate. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass das auch die Spanne ist, in dem die Interbankenkredite gegeben werden, weil sonst würden andere Zinssätze noch irgendwie registriert oder auch festgehalten werden. Aber was ich noch beim Axel hinzufügen wollte, ist, es müsste natürlich, wenn der Interbankenkredit verboten wird, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass eventuelle Umgehungsgeschäfte, wie du es angedeutet hast, dass man die natürlich auch nicht machen kann. Es ist klar, es ist, ich sag's mal, von der Abwicklung her und von der ganzen Technik her, ob ich jetzt Geldmarktpapiere verkaufe und kaufe oder ob ich schlicht und einfach Girokonten führe, nämlich die sogenannten Nostro und Vostro Konten, das ist so ein bisschen gehuppt wie geduppt und deshalb müssten Umgehungsgeschäfte natürlich auch verboten werden. Das geht nicht. Das ist der ganz normale Geschäft. Jede Bank muss in der Lage sein, Vermögenswerte anzukaufen, egal wer sie auf dem Markt gerade ankauft. Das wäre ja eine Restriktion, dass eine Bank ausschließlich nicht mehr von anderen Banken kaufen darf oder an andere Banken verkaufen, dann setze ich mich als Strohmann ein, verkaufen sie an mich und eine Minute später geht es weiter an die andere Bank. Also das funktioniert nicht. Eine Bank muss in der Lage sein, Vermögenswerte zu verkaufen und anzukaufen. Richtig, aber wenn der Emissionär praktisch oder der Kreditnehmer von einem solchen Geldmarktpapier oder Wertpapier darf keine Bank sein. Das wäre der Punkt. Okay, aber man könnte sagen, wenn man eine Lösung findet, dann könnte man dieses Interbankenmarktproblem, dieses too interconnected to fail, innerhalb von einem Jahr systematisch auflösen. Meines Erachtens ja. Das ist doch schon. Da gibt's doch schon eine Lösung. Ja, Vollgeld. Ne, musst du nur mal in unserem Wiki gucken, da gibt's was. Ja, ich denke jetzt an Axel, aber mir geht's nur darum, ich auch. Welchen Zeitraum. Also egal, ob es jetzt ein Target-3-System wäre oder irgendeine andere Art von, keine Ahnung, was man sich halt ausdenken könnte. Aber man könnte innerhalb von einem Jahr diese Vernetzung zwischen den Banken lösen. Und das finde ich schon mal echt eine Perspektive. Ich sehe andere Probleme, die dauern viel länger zu lösen. Ja, ich sehe bloß das eine Problem, dass momentan im Public Domain in diesem Bereich recht wenig passiert. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr wenig über diese Sachen gehört. Weiß nicht, ob ich da selektiv wahrnehme. Wie sieht es bei euch aus? Also ich weiß nicht. Nur gibt es keine Probleme, weil Europawahl ist, das ist klar. Ja gut, es ist sowieso klar, dass alle Probleme bis auf nach der Wahl verschoben sind. Ich meine, das ist evident. Ja, also eigentlich sind wir mit dem Top jetzt durch, oder? Wir können eigentlich weitermachen. Jupp, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Ist der Top 2a damit auch schon besprochen? Nee, eigentlich nicht, aber vielleicht sollten wir das mal verschieben auf eine andere Sitzung. Also ich halte ihn für wichtig, den Top 2a, aber ich glaube nicht, dass wir den heute durchbekommen, weil das sehr lange dauert. Also ich glaube auch, dass das vielleicht irgendeine schlauere Geschichte wäre für ein Kaminzimmergespräch. Ja. Könnte man ja unter Umständen in einer Sitzung beispielsweise nächste Woche als letzte Tagesordnungspunkt vorbereiten, um dann konkret einen Termin festzulegen. Also da würde ich einen Gegenvorschlag machen. Wir tagen das Thema auf nach der Bufo-Wahl, damit wir dann den neuen Schatzmeister gleich dazuladen, weil wirklich die ganzen Konten der Piraten, also vom Bund, bei der GLS-Bank sind. Klingt wunderbar. Gut, wunderbar. Dann gehen wir doch zum dritten Tagesordnungspunkt über. Ja, den habe ich eingestellt und zwar hat der Rudi auf einer Mailingliste der Schleswig-Holsteiner Piraten mit einem Landtagsabgeordneten einen Diskurs zum Thema Schuldenbremse und Abbau öffentlicher Verschuldung geführt. Der Hintergrund ist, dass innerhalb der schleswig-holsteinischen Piratenfraktion eine gemeinsame Erklärung zu dieser Thematik veröffentlicht wurde und die habe ich auch im Pad verlinkt. Das ist der Link zu der PDF CDU. Und darüber hat sich eine Einladung ergeben, dass diese Thematik doch mal hier im Rahmen einer AG-Sitzung besprochen werden soll. Und wir hatten uns Gedanken gemacht, wie wir die Problematik, die in der Tilgung öffentlicher Schulden liegt, an die Abgeordneten oder den Abgeordneten Patrick Breyer herantragen können. Dazu hatten wir uns schon mal Gedanken gemacht und ja, vielleicht gibt es hier aus der größeren Gruppe auch noch Anregungen dazu. Und was wir uns so für Überlegungen, welche Überlegungen wir angestellt haben, steht auch in dem verlinkten Pad. War das jetzt nur als Ankündigung gedacht oder noch Ja, das ist auch als eine Aufforderung gedacht, sich mal anzuschauen, wie wir uns gedacht haben, dass wir diese Thematik mit dem Patrick besprechen wollen und ob ihr dazu vielleicht Anregungen habt. Rudi? Ja, ich bin ja Initiator der ganzen Geschichte so ein bisschen. Ich halte es für wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Mitglieder der Landtagsfraktion, jetzt haben wir mal der Landtage, jetzt haben wir mal den Patrick von Schleswig-Holstein, den wir dort mit einbeziehen können, aber es gibt ja auch noch andere Landtagsfraktionen, sei es in NRW oder Saarland oder wo auch immer, dass wir die Themen, die uns bewegen, auch mal in die Fraktionen reinbekommen und auch vielleicht auch mal die Gedanken, die wir so haben, rüberbekommen zu den Fraktionen. Denn ich merke in der Zwischenzeit, dass dieses neoliberale Schulden sind schlecht innerhalb des Staates auch immer mehr in die Fraktionen der Piratenpartei reinkommt und nicht nur dort, sondern auch in den Großteil der Piratenpartei, und das sollte man vielleicht forcieren, dass man darüber diskutiert und diskutiert und diskutiert, um dann irgendwann auch mal den Leuten, die dort sitzen und was sagen, auch offiziell sagen, klar zu machen, hallo, ihr müsst aufpassen, was ihr da von euch gibt, denn das könnte sehr kontraproduktiv sein. Ich weiß, dass es jetzt sehr schwierig war zu verfolgen, was ich sagen wollte, aber vielleicht hat es der eine oder andere geschafft. Rudi. Ich habe mich zu Wort gemeldet. Entschuldige. Ah ja, du warst danach, ja. Paul, bitte. Ja, okay. Ja, also ich bin doch überrascht, dass Rudi jetzt sagt, die Neoliberalen, die wären gegen Schulden. Die Neoliberalen haben die Schulden eingeführt und die finden das ja gut. Ja, und man muss natürlich von dieser Schuldenwelle natürlich da herunterkommen, das ist ganz klar. Ne, um hier auch zu sagen, jeder Mensch hat verdient, Geld zu bekommen und das zu der Leistung, die er für die Welt positiv erbringt. Ja, und da muss ich sagen, weise ich diese Worte von Rudi ein bisschen zurück. Ja, ganz klar, die Neoliberalen haben die Schulden forciert und darum sind sie auch zu kritisieren. Thomas. Ja, also ich denke sozusagen als Argumentationslinie geht es um die Handlungsfähigkeit des Staates. Also wir Piraten, sage ich jetzt einfach mal so, glauben ja an die Demokratie, an die demokratische Bürgergesellschaft, dass sich die verbessern lässt oder wiederherstellen, je nachdem, wie man die derzeitige Situation beurteilt. Und dazu ist natürlich ein gewisser finanzieller Spielraum auch notwendig. Und über die Verschuldung wird dieser Spielraum gegeben. Ist natürlich klar, dass man keine Verschuldung von irgendwie 200% anstrebt oder so, aber rein rechnerisch ist sozusagen eine Verschuldung von 90%, also ohne jetzt auf die Zahlen direkt zu gehen, aber die letztlich der Tenor, die Handlungsfähigkeit des demokratischen Staates zu erhalten, damit der Staat seinen Aufgaben nachkommen kann, ja. Ja. Ja. Das Problem fängt ja schon viel, viel früher an, aber gipfelt ja natürlich in der Schuldenbremse, die wir uns in unser Grundgesetz haben reinschreiben lassen von den Volksvertretern. Und wir müssen einfach die Diskussion anders führen, glaube ich. Denn die Schulden des Staates sind nicht das Problem. Also ich habe es ja schon mehrfach diskutiert hier, auch in unseren Sitzungen und auch in Kaminzimmergesprächen und so weiter. Das Problem ist, gerade vorgestern mit Rolf, ne, da waren wir auch kurz anderer Meinung, wo ich gesagt habe, dann lass uns doch die Zinsen oder die Zinszahlungen reduzieren, und Rolf sagte, nee, das ist gar nicht das Problem, wir müssen halt die Einnahmen erhöhen, und bin ich ja auch seiner Meinung, aber wir dürfen auf gar keinen Fall, und das ist nämlich das, was gerade passiert, wir dürfen auf gar keinen Fall die Ausgaben reduzieren, um die Schulden zu reduzieren, weil das funktioniert überhaupt nicht, denn das wird uns in eine Rezession bringen, ohnegleichen. Stimmbürger. Also ich halte es mal so fest, die AG meint, die Schuldenbremse ist Müll. Wo ist denn der Gedankenfehler von denjenigen, wo sagen, die wäre gut? Ich sag nicht, dass die Schuldenbremse generell Müll ist, sondern ich sage, es kommt darauf an, wie die Schuldenbremse konkret ausgestaltet ist. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass der Staat nicht über seine Schulden nachdenken soll oder dass das nicht sorgfältig bedacht werden soll. Ich habe ja deshalb das Konzept von guten und schlechten Schulden eingeführt, damit man da eine klare Unterscheidung treffen kann. Aber einfach zu sagen, Staatsverschuldung macht nichts, das halte ich für nicht richtig. Weil wenn Staatsverschuldung tatsächlich nichts macht, dann kann man alle Steuern sein lassen und sich einfach über Staatsverschuldung zu finanzieren. War jetzt nicht meine Frage. Vielleicht kann sie jemand anders kurz auf den Punkt bringen. Ich warte auf Wortmeldungen. Vielleicht wiederholst du nochmal die Frage. Die Schuldenbremse, so wie sie im Grundgesetz drin steht, ist Müll. Habe ich jetzt mal so festgehalten. Auch das Müll kann man jetzt in Klammer setzen. Wo ist denn der Denkfehler von denjenigen Leuten, die sagen, die Schuldenbremse ist gut? Na, Wischer, willst du vor? Ich würde dazu was sagen. Also die Frage ist halt, gut, kann ich die finden? Die Frage ist, wie ich sie umsetze. Und dann kann sie zu Müll werden, wenn ich sie umsetze, so wie Rudi das angeführt hat. Dann ist sie Müll. Und dann ist der Denkfehler von denen, dass sie halt dem gängigen ökonomischen Paradigma unterworfen sind und diesem halt folgen. Das ist dann sozusagen der Denkfehler. Die Argumentation, wenn man sich die Argumentation... Also der Denkfehler ist sozusagen, wenn ich investiere, werden Schulden geschaffen, aber es werden auch Werte geschaffen. Ja, und es gibt ja, bei Bahnprojekten, da gibt es dann diesen Faktor und da sagt dann der Landesrechnungshof Stuttgart 21 hat einen Faktor von 1,4 oder jetzt die Regionalstadtbahn und so weiter hat einen Faktor von 1,4. Das heißt, ein Euro, investierter Euro bringt 1,40 Euro zurück an Einnahmen. Und diese Schulden, natürlich werden die Schulden vererbt. Das ist immer die Argumentation der Schuldengegner. Die Schulden werden vererbt und da muss man ganz klar sagen, es werden auch die Werte vererbt. Und wenn die Werte mehr wert sind, als die Schulden monetär aufgenommen sind, dann ist es einfach gut. Dann sind die Schulden einfach gut und der Rechnungshof kann das, das wird ja bewertet. Da würde ich ja natürlich dieser Argumentation vehement widersprechen und zwar, du hast ja dann zwei Effekte. Natürlich werden auch die Werte, nur wir haben keine Gleichverteilung, Vermögensgleichverteilung, insbesondere auch nicht bei Staatsanleihen. Du verstärkst praktisch die Vermögensungleichverteilung. Einmal erben nämlich diejenigen, die sowieso schon Vermögen haben, überproportional diese Vermögenswerte, nämlich die Forderungen, und kriegen darüber hinaus auch noch Zinsen aus dem Staatshaushalt. Das heißt praktisch, du hast einen eingebauten Mechanismus zum Aufschaukeln der Vermögensungleichverteilung. Und die Argumentation ist doch einfach nachvollziehbar von denen, die sagen, die Schuldenbremse ist gut. Die sagen schlicht und einfach, wir haben heute zum Beispiel 40 Milliarden. Das ist die zweitgrößte Position im Bundeshaushalt, die für Zinsen draufgehen. Und wenn wir das natürlich nicht hätten, dann könnten wir hier sehr viel Sinnvolleres dafür ausgeben, andere Sachen ausgeben. Und es ist natürlich klar, wenn du die Staatsverschuldung immer hochschraubst, vorausgesetzt bei dem Kontext, über den wir reden, dann kommst du mal in eine Situation, dass du deinen ganzen Staatshaushalt für Schuldentilgung und Zinsen ausgibst. Ja, also das eine, Schulden werden vererbt, also wenn Staatsschulden sind, Staatsschulden werden nicht erbt. Der Staat stirbt nicht und hat auch keine Junge, also kann da nichts vererbt werden. Die Staatsschulden stehen. Nein, die Guthabenpositionen zu den Staatsschulden. Genau. Das ist ganz die so. Das andere ist, es wird immer gerne argumentiert, hier im Bundeshaushalt sind da irgendwo mal 40 Milliarden, mal 38 Milliarden Zinsen drin. Ja, wenn wir die nicht zahlen müssten, dann täten wir dieses Geld anders verwenden zu können. Und das Schöne ist, dieses Geld existiert gar nicht. Das steht nämlich gar nicht zur Verfügung. Das stände uns denn es ist völlig egal, wenn ich die welchen Bundeshaushalt ich der letzten 60 Jahre herziehe aus der Vergangenheit. Es sind noch nie Steuereinnahmen für Zinsen verwendet worden. Es ist immer nur Neuverschuldung gewesen und diese Neuverschuldung ist natürlich weiter Geldvermögensbildung. Und wo die Staatsanleihen liegen, da wird auch immer gerne behauptet, ja, die sind bei wenigen Reichen. Dann frage ich mich, was haben dann Lebensversicherung und unter anderem meine betriebliche Altersvorsorge, in die ich ja Einblick habe, da stehen die. Und da gehen auch die Zinsen hin. Und die gehen eben nie, eben nicht dorthin. Aber das eine, was immer gerne gesagt wird, wenn die Zinsen nicht sind, könnten wir dieses Geld ausgeben. Das können wir nur ausgeben, wenn wir Neuverschuldung machen. So wie der letzte Staatshaushalt 300 Milliarden. 260 Milliarden Steuereinnahmen, auf der anderen Seite 260 Milliarden Ausgaben ohne Zinsen. Und die 40 Milliarden Zinsen sind geleistet worden aus, ich glaube, 17 Milliarden Neuverschuldung und 23 Milliarden Verschleudern von Volksvermögen. Hast du dazu eigentlich... Ich wollte gleich zu Paul überleiten. Ich wollte bloß noch eine kurze Zwischenfrage an Axel stellen. Und zwar, wenn das Ganze nichts anderes ist als ein ziemlich langfristig angelegtes Ponzi-Schema, so wie es erscheint, wie sind denn die Daten dazu? Denn das solltest du eigentlich aus den Fundamentaldaten ableiten können, oder? Gibt es da Evidenz? Fundamentaldaten sehe ich immer nur, solange eine positive Sparquote ist, steigen irgendwo anders die Schulden. Und am liebsten sind immer die Staatsschulden. Weil ich habe da mal eine ganz einfache Rechnung, und zwar eine Durchschnittsrechnung. Und dann sage ich, jeder Mensch, jede Person ist glücklich, wenn sie ein Finanzpolster hat. Und nun sei das Finanzpolster im Durchschnitt bei 40.000 Euro. Die Zahl ist willkürlich gesetzt. Der eine mehr, der andere weniger. Im Durchschnitt 40.000. Das sind das 3,2 Billionen bei 80 Millionen Einwohnern. Das heißt, 3,2 Billionen Finanzpolster, die gar nicht zum Ausgeben gedacht sind, bedürfen auf der anderen Seite 3,2 Millionen Schulden. Das können doch Staatsschulden sein, die stören doch gar nicht. Das ist einfach nur so. Und wenn wir sagen, Zinsen auf Staatsschulden, dann schaffen wir sie ab oder reduzieren sie auf ein Minimum, auf 0,2 oder 0,3%. Und geben auf der anderen Seite die absolute und bedingungslose Sicherheit, dass diese 3,2 Billionen nie in Frage gestellt werden. Das heißt, die Staatsschulden werden nie in Frage gestellt. Diese 3,2 Billionen. Grundsätzlich gilt auch für den Staat. Natürlich muss der dauerhaft hingucken, wenn auch vor allem, wenn eine Sparquote auf Null gefallen ist, dass seine Einnahmen mit den Ausgaben korrelieren. Für mich ist das eine Killerphrase, wenn gesagt wird, ja, dann kann er ja alles nur noch über Schulden machen und wir brauchen keine Steuern. Das so geht's auch nicht. Und jetzt bitte Paul. Ja, ich möchte einfach daran erinnern, wir haben ja hier oft miteinander gesprochen. Ich freue mich auch, dass heute Abend wieder sehr, sehr viele Leute hier sind und sich das mal anhören. Schon seit über einem Jahr und so weiter sprechen wir ja hier nicht nur von Schuldenkrise, sondern Guthabenkrise. Und da kommen wir der ganzen Geschichte ja noch ein bisschen näher und auch zu sagen, okay, es haben sich Geldmengen aufgeturmt, ja, und die nutzen dann diejenigen, die diese Geldmengen besitzen, dazu, die anderen in Abhängigkeit zu bringen. Mit anderen Worten, wir haben hier eine finanzielle Sklavenhaltergesellschaft. Und jetzt zu sagen, der Staat hat Schulden, das ist ja Unsinn. Der Staat, der kann sich immer mit seiner Gelddruckmaschine so viel Geld bedienen, wie er will. Und dementsprechend den Kunden, also sprich den Steuerzahler damit belasten und den quasi unterdrücken und sagen, ja, Steuerzahler, wir sind der Staat. Du hast jetzt da mehr Steuern zu bezahlen, weil wir ja in Geldnöten sind, was ja der Staat eigentlich nicht ist. Ja, und da muss man natürlich sagen, diese ganzen Schulden und Guthaben und so weiter, das ist ein Spielchen, um eben halt die Mehrzahl der Menschen auf dieser Welt in Depression, in Abhängigkeit zu bringen. Ja, die Wahrheit ist, wir haben so viel Geld, mehr als genug auf dieser Welt. Es muss nur anders verteilt werden. Das ist das ganze Spiel, worum es geht. Danke für diesen Beitrag. Weitere Wortmeldungen. Rolf. Ja, also Arne hat vorhin gesagt, dass er die Schulden für nicht unproblematisch hält. Aber das sind sie ja nur insofern, als sie ein Indikator für die ungleiche Verteilung der Vermögen ist. Und man sollte das nicht verwechseln mit einem Hebel, einem Stellrad, an dem man drehen kann. Und von daher denke ich, das ist erst nachgeordnet zu schauen, wie öffentliche Mittel verwendet werden. Und das ist halt nichts, was auf der Ebene der Volkswirtschaft von Bedeutung ist. Eine kurze Nachfrage, Rolf. Du hebst jetzt die Staatsschulden so heraus als Indikator, aber theoretisch eine Volkswirtschaft kann sich ja auch im Ausland verschulden, also sozusagen als Staat sich nicht verschulden, und eine extreme Auslandsverschuldung könnte doch den gleichen Effekt bewirken. Ja, solange man tatsächlich Gläubiger findet, wenn das Ausland sich verschulden will, verschulden kann, dann schon. Aber das kann auf gar keinen Fall dann für alle Staaten gelten, weil das wäre ja eine Auslagerung auch des Problems auf die Menge aller anderen. Ich hatte jetzt nur deshalb nachgefragt, weil ich mir überlegt hatte, ob man sagen kann, dass auch ein Exportweltmeister wie Deutschland ein Indikator dafür ist, dass innerhalb der Gesellschaft eine sehr starke Ungleichverteilung existiert. Ja, also was diese Vermögensverteilung angeht, da Piratos hat er ja schon mal angedacht, sich mal einen Vortrag darüber mal zu gestalten. Ich unterscheide da nach wie vor zwischen dem einkommenstragenden Sachvermögen oder einkommenseinbringenden Sachvermögen, egal ob Immobilien oder Firmenbeteiligung, und eben dem reinen Geldvermögen. Und ich bin immer noch der Ansicht, dass das Geldvermögen sich lange nicht so krass und extrem unterschiedlich verteilt, wie eben dieses einkommensbringende Sachvermögen. Denn, und das heißt, das reine Rumreiten auf dem Geldvermögen lenkt eher von dem eigentlichen Problem ab, was ich sehe, nämlich dieser extrem ungleichen Verteilung des Sachvermögens. Und wenn wir das verändern wollen, bleiben wir nur beim Geldvermögen, dann sage ich dann, dass das Geldvermögen insgesamt, gleich die Schulden auf der anderen Seite, nicht großartig verringern, sondern suchen wir lieber Wege, wie sich das Geldvermögen besser verteilt. Es kann ja nur verteilt werden, was da ist. Wenn wir es ausbuchen oder gar wegnehmen oder gar reduzieren, dann ist nichts mehr zum Verteilen da, was sich in eine breite Masse ergießen kann. Axel, nach meinen Erfahrungen, ich kann da jetzt nicht die konkrete Statistik, aber das, was ich im Hinterkopf habe, ist so, dass das Geldvermögen sogar noch stärker ungleich verteilt ist als das Sachvermögen und nicht umgekehrt. Es ist ja auch so, dass das Geldvermögen deutlich größer ist als das Sachvermögen. Und die Umverteilungswirkung, oder der Punkt ist ja der, wenn du von den Leuten die Steuern nimmst, die diese Staatsverschuldungen, die Schuldverschreibungen halten, dann würde das doch nur bedeuten, die zahlen ihre Steuern und kriegen nicht noch für das ausgeliehene Geld, praktisch für die nicht bezahlten Steuern, kriegen auch noch Geld. So musst du doch das sehen. Würde das gesamte Vermögen sinken, wenn du die Staatsverschuldungen zurückfährst. Aber ich denke, auch richtigerweise würde es sinken, weil endlich die Leute auch ihre Steuern bezahlen oder die Gruppe von Leuten ihre Steuern bezahlen, die ihren Beitrag leisten sollten für den Staat. Ja, dann nimmst du es mir weg. Mir konkret, mir persönlich. Ich spare nicht privat. Axel, ich werde bespart. Können wir mal die Reihenfolge der Wortmeldungen mal mit anführen? Ja, Moment, also da, ich bin danach ruhig. Ich werde bespart. Und zwar in der Zwischenzeit im sechsstelligen Bereich, und da steht keine Eins davor. Und das dahinter stehen die Staatsschulden. Das heißt, du hast gerade gesagt, du willst mich besteuern. Und ich gehöre wahrlich nicht zu den Reichen, aber ganz bestimmt nicht. Ich weiß nicht, was deine Steuerquote ist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass du zu den wirklich großen Steuerzahlern zählst. Ich gehöre zu den Maximalsteuerzahlern, mit Abstand. Ich verdiene nämlich zu wenig als dass ich sparen könnte und Steuersparmodelle aktivieren könnte. Dazu reicht das Einkommen nicht. Weißt du was? Ich habe erst kürzlich erfahren. Also es ist nicht, ich möchte dem ganz klar widersprechen, dass nur der große Mensch mit viel Geld sich steuern, ob jetzt erschleichen oder was auch immer kann. Also wenn man clever ist und also Steuerlücken gibt es auch für den kleinen Mann. Habe ich kürzlich erst wieder gelernt und war bass erstaunt, wie dreist manche Leute sind. Wohl wahr. Ja, ja, sind die legal? Weil ich würde ganz krass unterscheiden eben zwischen Steuervermeidung, was legal ist, und Steuerflucht, was ja strafbar ist. Also naja, sagen wir mal so, es ist in einem Rahmen, natürlich ist es in dem Rahmen, man kann es legal betreiben, ja, und dann ist es einfach eine Steuerlücke, die man halt irgendwie, die viele wahrscheinlich nicht kennen, oder mir war halt nicht bekannt, aber man kann das halt an der Stelle auch ausnutzen, so formuliere ich es mal. Also Steuersparen kostet Geld. Sitzung diskutieren. Ja. Steuersparen kostet Geld. Es kostet nur dann kein Geld, wenn man seine sogenannte Investition bezahlen kann und keine Finanzierung dann hat. Nur dann. In allen anderen Fällen hat man weniger im Geldbeutel. Wer anfängt, Steuern zu sparen, der mag vorher, um Zahl zu nennen, 2600 Euro im Geldbeutel gehabt haben, hat in dem Moment, wo er anfängt, Steuern zu sparen, mit einmal nur noch 2300, 2200 im Geldbeutel. Steuern sparen kostet Geld. Was meinst du jetzt unter Steuersparen? Normalerweise versteht man unter Steuersparen, dass ich nicht x D-Mark Steuern bezahle, sondern x minus y. Arne, wir haben das nach hinten verlegt. Okay. Wir diskutieren das im freien Redebereich nach der Sitzung. Und da möchte ich auch gleich mein Plädoyer ablegen, zum nächsten Tagesordnungspunkt überzugehen. Aber ich warte auf Gegenrede. Ich wollte nur nochmal anmerken zur Schuldenbremse. Je weniger der Staat ausgibt, umso höher wird das Risiko für eine Depression. In der jetzigen Situation schon. Gegenrede, bitte, Gegenrede. Wischer. Ja, nur weil der Staat weniger ausgeben, bedeutet nicht, dass er gar nichts ausgibt oder dass er deswegen auch, wie sagt man, kein Defizit machen muss. Ich weiß schon, was du gemeint hast, aber deshalb habe ich es ja so ausgedrückt, mit einem Risiko zur Depression. Es muss ja nicht eintreten. Und das resultiert woraus? Es muss es auch nicht. Kommt darauf an, was A, der Rest macht und B, inwiefern sich das umsetzt. Muss es ein Verhältnis setzen. Ja, Rudi will die 5 Konten. Nee, das ist, schon vor einer Viertelstunde hätte ich was sagen müssen eigentlich. Es gab 2 entscheidende Sätze, die hier gefallen sind, die ich jetzt natürlich nicht mehr in den Zusammenhang mit reinbekomme. Also wir hatten einmal das Thema, wurde gesagt, wenn der Staat weniger oder wenn der Staat die Schuldenbremse umsetzen will, dann muss er weniger ausgeben, beziehungsweise er müsste auf der anderen Seite mehr einnehmen. Und das sehe ich eben anders. Ich sehe einfach so, dass die Staatsschuld einfach umverteilt wird. Also die Staatsschulden sollten umverteilt werden auf die Unternehmen. Also es muss nur umverlagert werden und dann ist das alles gut. Dann gehen die Schulden vom Staat weg auf die Unternehmen und dann passt das. Denn das ist ja auch Sinn eines Unternehmens in einer kapitalistischen Volkswirtschaft sich zu verschulden für die gesamte Volkswirtschaft. Das ist der eine Punkt, den ich sagen wollte, und ich sage noch den zweiten Punkt, weil gesagt wurde, dass die Auslandsverschuldung, genau, darum ging's. Also wenn eine Volkswirtschaft wie Deutschland zum Beispiel Exportweltmeister ist, das heißt ja, dass das Ausland sich gegenüber uns verschuldet. Dann bedeutet das nur eins und wirklich nur eins, dass die Volkswirtschaft wie Deutschland unter ihren Verhältnissen lebt. Das heißt, es wird mehr produziert, als verbraucht wird. Und es wird dann im Ausland verbraucht. Und das ist, glaube ich, ein ganz fundamentaler Punkt, der verstanden werden muss. Ja, ich wollte jetzt nochmal zu dem Punkt zurückgehen, was immer wieder gesagt wird. Ja, wenn der Staat sich nicht verschuldet, dann kommen wir in eine Rezession etc. Ich denke, man muss die Geschichte immer zu Ende denken. Und zu Ende denken bedeutet, wenn ich mich verschulde, dann würde ich normalerweise auch die Schulden wieder zurückbezahlen. Das ist der normale Zyklus. Und es ist natürlich klar, im Moment der Verschuldung, sprich wenn ich den Kredit aufnehme, erhöhe ich dann die aufgenommenen Kredit die Nachfrage und wenn es gut läuft, hat es noch eine weitere Wirkung. Sprich, es kommt unterm Strich, die Nachfrage wird stark erhöht. Aber umgekehrt, natürlich, wenn ich in der Tilgungsphase bin von meinem Kredit, den ich aufgenommen habe, dann reduziere ich entsprechend die Nachfrage und es könnte ein gleicher Dominoeffekt in die andere Richtung gehen. Das heißt, es ist genau dieses den richtigen Zeitpunkt abwarten, nämlich wenn die Wirtschaft sowieso pumpt, dass dann der Staat sich eher Schulden dann zurückzahlt und wenn die Wirtschaft schwächelt, dass dann der Staat durch zusätzliche Nachfrage die Sache verstärkt. Das heißt, da wird meines Erachtens ein Schuh daraus. Das heißt, es ist immer sehr situationsabhängig, aber diese generelle Aussage, wenn sich der Staat nicht verschuldet, dann kommen wir in eine Rezession, die ist meines Erachtens so nicht haltbar. Ich möchte nochmal bei dem Rudi nachfragen, nach welcher Maßgabe oder nach welchem Gesetz möchtest du irgendwie die Schulden des Staates auf, ich finde das eine sehr spannende und tatsächlich sehr skurrile Idee, die Schulden des Staates auf die Unternehmen zu übertragen. Also entschuldige, willst du da einen Gesetzentwurf dazu haben oder willst du es per Gesetz machen oder wie willst du das machen? Das kann man über Gesetz machen, natürlich nicht so direkt, wie du dir das gerade vorstellst, sondern halt zum Beispiel, indem man die ganzen Steuervergünstigungen der letzten 40 Jahre wieder zurücknimmt, die da für die Unternehmen gemacht wurden, und dann verschulden die sich automatisch von alleine wieder und dann ist es das alles so, wie wir das haben wollen. Ah ja, Unternehmen. Der Sinn eines Unternehmens ist nicht Gewinnerzielungsabsicht, auf gar keinen Fall. Es ist, sich zu verschulden. Interessante Sichtweise, aber nehme ich mal so zur Kenntnis. Das Paradebeispiel hierzu. Axel, lass mich mal kurz an der Stelle intervenieren. Das war jetzt etwas zu kurz gegriffen. Ich glaube, Jörg Buschbeck hat das schön auf den Punkt gebracht mit seiner Analyse, wo er gesagt hat, gegen Gewinnaussichten übernehmen Unternehmer das Risiko der Vorfinanzierung und gehen und machen eben volkswirtschaftlich gute Schulden. Die Schulden, die wir haben möchten. Die mit Realkapital dann unterlegt werden, wodurch Produktivität dann Güter entstehen, die durch den Verkauf Profit erwirtschaften und die dann wiederum in Konkurrenz zu günstigen Preisen, Konditionen und so weiter zu einer Förderung der Volkswirtschaft dienen. Es ist ein bisschen komplexer. Rudi dampft das runter auf den einen Aspekt, den er für wichtig erachtet, und zwar gute Schulden. Und das ist natürlich eine sehr starke Zusammenraffung, die das doch sehr verzerrt. Habe ich das richtig gesagt, Rudi? Ja, hast du wunderbar zusammengefasst. Und Solskin, nur nochmal für mich als oder für dich als Nachtrag. Wir hatten das schon mal so, und zwar zu Zeiten dieses sogenannten Wirtschaftswunders in Deutschland, wo wir eine Vollbeschäftigung hatten. Da waren die Unternehmen verschuldet und der Staat nicht und das Ausland auch nicht, aber die Unternehmen waren verschuldet und die Privaten hatten die Guthaben. Das war doch eine gute Zeit und zu der sollten wir wieder zurück. Ich habe mal kürzlich eine sehr interessante, ich suche sie dir gleich raus, Reportage über das Weltwirtschaftswunder gesehen. Ja, die kenne ich, das weiß ich, wunderbar. Aber Fakt ist trotzdem, dass die Unternehmen zu dem Zeitpunkt verschuldet waren. Entschuldige mal, also ich könnte dir jetzt hier aus dem Land zig Sachen erzählen, wo ich sagen würde, okay, verfehlte Investitionspolitik und zwar bei weitem. Das sind Gelder, die könnten wir in Bildung, in Infrastruktur oder sonstige Maßnahmen stecken und nicht in die Entwicklung, nur ein Beispiel von vielen. Nicht in die Entwicklung einer bekackten Marketingkonzeption namens Dachmarke für das Land, was nur für Zwist und Ärger sorgt. Also, und dann dazu, also ich denke immer wieder, jeden Tag denke ich so, okay, wenn Unternehmen wirtschaften und arbeiten würde wie so ein Landtag, ey, ganz ehrlich, viele oder wie der Staat, wie der Bund, ganz viele Unternehmen wären pleite, weil es gibt da auch durchaus so ein paar Ineffizienzen, aber es guckt halt irgendwie keiner so wirklich drauf. Und Unternehmen gehen halt sonst im Zweifel insolvent, wenn sie nicht gut wirtschaften und ihre Prozesse scheiße sind. Aber der Staat halt, ja, der leiht sich halt neues Geld, ne? Also man kann durchaus auch bei den Ausgaben sicher auch mitunter durchaus berechtigte Kritik üben. Ja, da bin ich voll bei dir. Man könnte diese Ausgaben umverlagern, zum Beispiel in gute Geschichten. Aber vom Grundsatz her ist das alles okay, was da läuft. Also um das zu untermauern, was Rudi gesagt hat, wir müssen aus Staatsschulden Können wir uns an die Wortmeldung halten? Wo kann man sich zu Wort melden? Hier im Chat. Genau, einfach im Chat WM schreiben. Es tut mir leid, ich war gerade, ich musste gerade einen Schluck trinken. Kein Problem, ich bin neu hier. Das ist überhaupt kein Problem. Dann wer war doch jetzt der Nächste Axel, auf der Wortmeldung? Dann Piratos und dann weiter. Danke, Axel, Piratos und dann weiter. Bitte. Also ich fasse mich kurz. Rudi hat ausgeführt, ja, wenn wir die Staatsschulden reduzieren oder gar auf Null sind, müssen wir einen Ersatz haben. Das können am Ende eigentlich nur Unternehmensschulden sein. Wir hatten vor wenigen Jahren die Versteigerung der UMTS-Lizenzen, Einnahme 50 Milliarden, gleichzeitig ist dann getilgt worden. Hier hat real stattgefunden, Staatsschulden raus, Unternehmensschulden rein. Also dem ist wirklich so. So, jetzt ist Piratus. Also da müssen wir uns nur überlegen, was wir alles den Privaten verkaufen können, den Unternehmen verkaufen können. Also, ich würde gerne das Top mal beenden und nochmal dazu aufrufen, vielleicht das Pad in Zeile 97 aufzurufen und da reinzuschauen. Da hatten wir uns schon Gedanken gemacht, was wir dem Patrick Breyer erklären wollen. Und da war jetzt auch vieles von dem schon in kurzer Form drin, was jetzt hier auch diskutiert wurde. Ich glaube, es ist echt ganz wichtig, dass wir die Saldenmechanik mit dem Jörg Buschbeck noch wirklich intensiv hier beackern, ja. Weil das hilfreich ist, um eine vernünftige volkswirtschaftliche Perspektive auf das ganze Thema zu kriegen. Ich glaube, der Dissens hier ist oft nur ein Perspektivproblem und ja, und da könnte man sich ja mal irgendwo in der Perspektive treffen. Ja, das wäre also sozusagen mein letztes Wort zu dem Top 3 und würde dann gerne mal irgendwann zu Top 4 kommen, damit wir die Sitzung mal beenden. Und danach können wir quatschen, wie wir wollen. Vollkommen bei dir. Ich möchte nur darum bitten an der Stelle, das Pad habe ich vorhin schon mal aufgerufen, das ist leider nicht öffentlich zugänglich. Ich stelle es auch gerne auf Read-Only, aber ich würde da gerne mal reingucken. Das ist immer öffentlich. Nee, das ist nicht. Nein, noch nicht. Ich bin auch nicht reingekommen. Ich habe es in Public Read-Only erstmal gestellt. Danke. Ja, ich habe mich überhaupt gemeldet. Dann bist du dran als abschließender Kommentar zu dieser Tagesordnungspunkt und dann gehen wir weiter. Link. Also, Sekunde. Ich finde es gut, dass wir hier auch mal einen Alternativgedanken hineinbringen, das, was Rudi ja auch vorgeschlagen hat, diese Schulden, die angeblich der Staat so hat, die irgendwo anders hin zu verlagern, so dass dann eben halt diejenigen, die naja sehr lax auch mit Steuern umgehen, ne, wie Unternehmen und so weiter, dass dahin das ganze Problem verschoben wird und dass die eben quasi aus jeder Schuldenfalle, die sie ja dann haben, da herauskommen. Also ich begrüße diesen Gedankenansatz, obwohl ich meine, es wird nicht die Probleme so lösen, aber vielleicht lässt sich dadurch einiges vermeiden. Ich bin halt immer noch weiter für die TSM. Paul, du sprichst mir aus dem Herzen, denn das ist eine perfekte Überleitung zum Tagesordnungspunkt 4. Und zwar zur Vision der Piraten im Bereich Wirtschafts-, Geld- und Finanzpolitik. Das Projekt, mit dem ich mich in der letzten Zeit herumschlage und wo ich auch immer versuche, Leute dafür zu begeistern, einfach mal zu schauen, was wollen wir denn für eine Finanzordnung in Zukunft haben? Wie sollen die Entwicklungsmöglichkeiten für Individuen aussehen? Wie soll der Staat darin positioniert sein? Wie soll ein Unternehmen darin positioniert sein? Welche Sicherheitsmechanismen, welchen Rahmenbedingungen wollen wir, um eine Gesellschaft so einzubetten, dass die daraus resultierenden Aktionsschemata, Gefangenendilemmas und wie auch immer, gibt es verschiedenste Konzepte dazu, so gelagert sind, dass am Ende so etwas rauskommt, was man als Gemeinwohl bezeichnen kann. Das ist momentan bedingt der Fall. Bedauerlicherweise werden die Bedingungen immer mehr und immer unangenehmer. Und das, was am Ende an Gemeinwohl bei rauskommt, wird immer irgendwie weniger. Und das ironischerweise in Jahren, wo das BIP permanent wächst. Und da sollte man sich einfach mal auch Gedanken drüber machen, genau das, was Paul gesagt hat. Bei wem hat der Staat denn Schulden und warum gerade bei diesen? Und wofür verwendet er dann das Geld auf der anderen Seite? In welche Projekte fließt das rein? Und ich glaube, das muss auf jeden Fall eine zweigliedrige Argumentation sein. Auf der einen Seite, wie sollen die Staatsschulden strukturiert werden? Wer soll die tragen? Wie soll das organisiert werden, dass das möglichst positiv ist, bezahlbar und planbar für alle? Und auf der anderen Seite dann, was soll denn davon finanziert werden? Und wer hat am Ende das Budgetrecht? Und da würde ich schon mal auch die provokante Frage stellen, Auslandseinsätze von irgendwas, von der Bundeswehr, ohne direkte Volksabstimmung, halte ich beispielsweise für eine ziemlich fragliche Angelegenheit. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Solsken. Wir sind in Bündnissen drin, nur mal so. Ich habe mal eine Frage an dich. Hast du dich schon mal mit einem Haushalt, egal auf Bund- oder Landesebene, tatsächlich im Detail auseinandergesetzt? Erste Frage. Zweite Frage. Nehmen wir als Beispiel mal die Staatsanleihen. Wo kommen die denn so her und wer ist denn der Gläubiger der Staatsanleihen zum Beispiel? Umschichtung von 370 Milliarden, glaube ich, jedes Jahr irgendwie notwendig. Aber ja, ich stelle die Frage mal jetzt in den Raum. Ja, ich habe mich so gemeldet. Richtig. Also ich möchte bitte, dann übernimm du erstmal. Ganz kurz. Ich fand, das hast du gerade eben super dargestellt, die Problematik, die wir auf dieser Welt haben. Und es wäre schlimm, wenn die Piratenpartei keine Forderungen aufstellen kann, wo man an dieser Schraube drehen sollte, damit man mehr Gerechtigkeit und mehr Fairplay reinbekommt. Ne, und ich fand auch gerade diese Bündnissache und so weiter, auch was so, obwohl Solken da widersprochen hat und so weiter, das sollten wir hat fordern. Sie nicht. Gut, okay. Sie hat Fragen aber gestellt. Ja, dann höre ich jetzt auf zu kommentieren. Jedenfalls, ich finde, da könnte man auch ansetzen, um einiges an Gelder in eine andere Richtung zu bewegen. Ne? So. Also, um konkret auf deine zwei Fragen zu antworten. Habe ich mich konkret schon einmal mit einem Haushalt beschäftigt? Nicht ansatzweise in dem Detail, das notwendig wäre, um wirklich eine kompetente Aussage treffen zu können. Sehe ich viele Ineffizienzen und Probleme in der Verwendung vom Budget, von verschiedenen Gebietskörperschaften, ob das jetzt Gemeinden sind, ob Länder oder ob der Bund. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, viele davon sind zum Teil wirklich schwierig zu beantworten. Und ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum Leute in Landtagen und so weiter gutes Geld bezahlt bekommen, um das einigermaßen brauchbar zu organisieren. Und das ist eine ziemliche Drecksarbeit und das erfordert wahnsinnig viel Wissen und vor allem wahnsinnig viel Bürokratie und Einzeldetailsachen, die man sich anschauen muss. Habe ich das in der Tiefe, in der es notwendig wäre, um da wirklich kompetent was dazu zu sagen? Nö. Aber ich habe einen guten Verdacht, dass da viel daneben läuft. Und ich glaube, der wird auch von sehr, sehr vielen Leuten geteilt. Zum zweiten Punkt, Staatsanleihen. Staatsanleihen werden ausgegeben. Es gibt eine Agentur, Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, die zu 100% dem Bund gehört. Und das ist quasi die finanzielle Körperschaft des Staates. Die geben die Staatsanleihen raus, früher auch Bundesschatzbriefe und andere Sachen. Und die verkaufen die an dem Primärmarkt. Am Primärmarkt gibt es Bieterbanken. Diese Bieterbanken kaufen große Volumen in Chunks von, was weiß ich, einer Milliarde oder so. Und verkaufen die dann weiter. Das heißt, am Primärmarkt ist der einzige Markt, wo der Staat meines Wissens tatsächlich direkt Geld von den Bürgern bekommt. Genau, von den Bieterbanken bekommen. Und stopp, die Bieterbanken verkaufen die dann weiter. Entschuldige, Rudi. Ja, genau, das ist ein entscheidender Punkt. In dem Moment entsteht das Geld. Das musst du dann auch dann dazu sagen. Und dann der Weiterverkauf ist nachher nur noch ein Aktivtausch. Also, ich möchte da nochmal zu sagen, über die Gläubigersituation gibt es keine genauen statistischen Angaben. Die Bundesbank schätzt, dass Deutschland nur mit rund 25% seiner Schulden bei inländischen Kreditinstituten hat und etwa 60% der Schulden im Ausland liegen. Die übrigen Gläubiger sind Privatleute, Sozialversicherungen, Bausparkassen und Versicherungen. Also die dann, wenn hier einer weiß, wie das so verteilt ist, weiß er mehr als das Statistische Bundesamt, aber ich wäre sehr interessiert. Die Verteilung ist doch völlig irrelevant. Also, weil es ja vorhin hieß, so, das soll man sich hier und dort und daher holen. Da muss man ja erstmal wissen, wo ist denn Deutschland überhaupt verschuldet im Moment und beim Bürger auch nicht zu einem nicht unerheblichen Anteil, wo wieder gesagt wird, wir haben noch total viele Spareinlagen und total, die Sparquote ist total hoch und ich weiß es auch, wie viel Privatvermögen jetzt bei irgendwelchen Leuten liegt, aber die haben das ja im Zweifel auch wieder reinvestiert, in unter anderem Staatsanleihen. Das heißt, das Geld ist ja doch dem Staat irgendwie dann zur Verfügung gestellt zu seiner Verwendung und der zahlt dafür dann irgendwelche Zinsen, aber das ist, glaube ich, zum Teil hier ein wenig einfach dargestellt, ist so mein Eindruck, aber ist nur meine Meinung oder mein Gefühl. Also, wenn Investoren Staatsanleihen kaufen, bekommt der Staat kein Geld. Das ist so. Richtig. Ja, ich glaube, nur bei Neuausgabe neuer Anleihen oder Erweiterung des Volumens, aber es gibt auch eine Vielzahl von Umschichtungen, das ist auch dann nicht. Nee, bei einer Umschichtung kriegt er natürlich kein Geld. Das ist klar. Und bei einer Neuausgabe bekommt er auch kein Geld vom Investor. Der kann das Kredit aufnehmen, oder nicht? Das Kredit erschafft doch erst das Geld, mit dem die Investoren dann die später kaufen können. Soweit ich weiß, liegt das Geldmonopol und das Gelddruckmonopol bei der EZB und nicht mehr bei der Bundesbank. Oh Mann. Nein. Ich glaube, da fangen wir mal recht weit von vorne an, weil das ist das, was überall in Zeitungen steht, was überall noch gelehrt wird, was aber leider schon seit 40 Jahren gar nicht mehr gilt und spätestens seit dem 1. Januar 1994, als das Verbot in der EU, in dem Euro erlassen worden ist, dass kein einziger Privatinvestor mehr direkt beim Staat Staatsanleihen kaufen darf. Vielleicht verlinken wir einfach auf den Artikel, wie das mit den Staatsanleihen funktioniert. Aber was hat das jetzt irgendwie mit dem anderen eben zu tun? Das verstehe ich nicht ganz. Hier wieder kam, dass die Investoren ja dem Staat Geld leihen. Das stimmt aber nicht. Das ist falsch. Das geht gar nicht mehr. Das ist verboten worden vor über 20 Jahren. Ja, dann ist der Bund der Steuerzahler an der Stelle Unsinn. Aber ihr wisst es wahrscheinlich besser als die. Okay. Also für Solzken vielleicht auch erstmal Lesetipp habe ich auf Zeile 127 da aus der FAZ. Ist letzte Woche eine schöne Artikel. Stefan, bevor du einen Lesetipp aus der FAZ gibst, ja, gibt es auch einen Lesetipp von unserem Wiki. Ja? Wie Staatsanleihen funktionieren, das ist doch viel schlauer. Soll sich die Solzkin das mal durchlesen, wie Staatsanleihen funktionieren, das haben wir in unserem Wiki drin. Kann das jemand mal schnell verlinken? Und Solzkin, zu deinem Trost, das geht jedem so am Anfang, man ist sehr überrascht. Okay, dann erklärt mir aber irgendwie, wie der Bund der Steuerzahler dazu kommt, das so zu schreiben. Also dann schreibt das vielleicht auch dem Bund der Steuerzahler mal, dass er irgendwie keine Ahnung hat von den Dingen, die er tut und so. Also ja. Sollte man dringend mal eine Mail an die schreiben. Man muss nur verstehen, welche Ziele der Bund der Steuerzahler verfolgt. Entschuldigt mal bitte. Das kann man ja trotzdem dann mal anmerken bei denen, dass es eine falsche Darstellung der Sachlage ist, wenn ihr da so fester Überzeugung von seid. Also natürlich ist es auch ein Lobby und ein Interessenverein, aber ja. Da gibt zu dem Thema Bund der Steuerzahler, Rudi, verlinke doch bitte den schönen Artikel von Flassbeck dazu. Der gibt eine sehr, sehr schöne Analyse dazu, wie die Interessenlage tatsächlich beim Bund der Steuerzahler aussieht. Wartet, ich suche euch andere Quellen, wenn ihr mit der nicht zufrieden seid. Das war eine von vielen. Ich suche euch andere, wenn ihr mit dem Bund der Steuerzahler so ein Problem habt. Nö, das ist ja auch nur ein Beispiel, aber ich finde es immer wichtig zu sehen, aus welcher Zielsetzung und mit welchen Anliegen und welcher Finanzierung Leute argumentieren in dem Bereich. Und da ist der Bund der Steuerzahler ein sehr, sehr stark interessengelenktes Organ. Das ist richtig. Da würde ich dir uneingeschränkt recht geben. Ich habe den Artikel von den Nachdenkzeiten verlinkt, jetzt unten links um 22.11 Uhr und 9 Sekunden. Und davor ist der Link zu den Staatsanleihen. Könnte ich jetzt? Ich wäre gerne auf Solzken eingegangen. Solzken, deine Vorstellung ist nicht ganz falsch, und zwar aus folgendem Grund. Was Axel meint ist, das war aus reinen Kostengründen, hat der Bund die Direktvermarktung von Staatsanleihen eingestellt. Aber das ist nicht vor 20 Jahren, sondern das war erst vor kurzem. Du kannst auch jetzt noch für die älteren Schulden bei der Finanzagentur, das ist praktisch die Institution, die für den Bund die Schulden verwaltet, kannst du noch ein Konto führen, wo du Staatsanleihen drauf haben kannst. Das ist vollkommen richtig, Arne. Du kannst dein Konto führen. Lass mich doch ausreden. Nein, das tue ich jetzt nicht. Weil du verbreitest schon wieder unwahre Angabe und das stimmt alles nicht, was du Axel, sagst. Das Axel, dann belegst doch einfach, ich beleg doch meine Dinge auch. Gut, dann guck doch bitte rein in die, zweite Stufe der Währung. Nach dem Ort, da steht das Verbot drin. Dann ruf die Finanzagentur an mit deiner Frage und dann wirst du feststellen, dass ein direkter Verkauf vom Staat nicht erlaubt ist. Und das tun die auch nicht. Und Arno, wenn du das weiterhin behauptest, dann bist du hier irgendwo, bitte informiere dich, verflucht und zugenäht, ich habe doch nicht mich umsonst informiert, informiere dich bitte, du kannst ein Konto dort führen und die Finanzagentur beschafft die Staatsanleihen, die du kaufen willst, im Markt. Und das kriegst du wortwörtlich gesagt, eine Finanzagentur. Aber das ist doch völlig unerheblich davon, auch wenn... Könnte mal den Arne ausdrücken. Ganz kurz, wenn wir jetzt die Privatleute rausnehmen, aber noch Bausparkassen, Versicherungen und so drin lassen, dann ist es doch trotzdem irgendwie zumindest... Oder dürfen die auch nicht mehr investieren? Ist dasselbe. Das ist dasselbe, ob privat oder privat oder Gesellschaft. Der Bausparer ist Bausparergesellschaft, eine Privatgesellschaft, dem die vorher das Geld gegeben haben. So, und Arne, und du bitte pass auf, was du sagst. Am 1. Januar 1994 ist das Verbot in Kraft getreten, dass Staatsanleihen direkt verkauft werden dürfen. Und dieses ist bis heute nicht unterlaufen worden. Nirgendwo, nicht mal von der Finanzagentur. Die Ausnahme waren Bundesobligationen. Und die sind vor wenigen Jahren eingestellt worden, beziehungsweise auch die sind jetzt unter das Verbot gefallen. Das war ausreden. Nee, Wischer hat sich schon vor 10 Minuten zu Wort gemeldet und danach ich. Aber euch ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Entschuldigung, und dann kam ich. Ich bin ganz bei dir, Stimmbürger. Aber ich bin bis jetzt auch nicht durchgekommen. Deswegen bitteschön, erst Wischer, dann Stimmbürger. Ich wollte nur noch mal kurz auf Solzkens Frage eingehen, von wegen, ja, wer hat denn die, was sagt das Bundesamt da für Statistiken, wer hält die Anleihen, da wissen wir natürlich auch nicht mehr. Im Gegenteil, da haben wir uns schon mehrfach hier auch gestritten, wer jetzt in welchem Maße die erhält. Das sind Daten, die, ja, wo die Bundesbank auch sagt, ja, sie kann sie nicht so richtig erheben und das ist ein Problem. Das würde der Transparenz und der Analyse sehr, sehr gut tun, wenn man das wüsste. Kurz vor Stimmbürger wollte ich noch kurz sagen, ja, wir hatten auch einen Bundesbanker bei uns, der intensiv mitgearbeitet hat an der Finanzmarktregulierung und der meinte auch genau das Gleiche, dass sie die Daten A nicht haben und B die Daten, die sie haben, auch nicht so freigeben können. Und von daher, das ist absolut intransparent. Jetzt Stimmbürger. Ja, Solzken, du vertauschst zwei Begriffe. Die Geldschöpfung, also das Geld herstellen, das eine, und das andere mit der Währungshoheit. Das ist mir bekannt. Ich weiß, was du meinst. Aber dann wurde es an der Stelle hier verwechselt, glaube ich eher. Ja, also nochmal zur allgemeinen Klarstellung. Die Bundesrepublik bzw. die Eurogruppe legt fest, dass wir in Euro zahlen. Hergestellt wird das Geld nicht bei der Eurogruppe, sondern bei der Ausgabe dieser Staatsanleihen gegen Forderungen und Verbindlichkeiten. Also die haben dieses Geld gar nicht. Die können diese Buchführung so machen, ohne einen einzigen Cent sozusagen an Eigenkapital zu haben. Da entsteht dieses Geld. Und dieses Geld wird dann weitergegeben an andere Banken und so weiter und kommt dann so in den Markt, wenn die Bevölkerung Sicherheiten hat, um Kredite aufzunehmen und somit entstehen Vermögen. Und dieses Vermögen kann man dann, wenn man Lohn bekommt, zum Beispiel in einen Bausparvertrag reinstecken. Das ist der ganz, ganz, ganz einfach, dieser Wirtschaftskreislauf. Und die Geldherstellung funktioniert eben, geht eben nicht über den Staat. Entscheidend ist, dass Geld wird über einen Kredit hergestellt, wo kein Kapital vorher da war. Ich danke nochmal für die Klarstellung an der Stelle, aber es wurde vorhin von Gelddrucken gesprochen und Gelddrucken, ich weiß durchaus, worauf du hinaus willst und die Geldschöpfung, die auch Privatbanken natürlich an der Stelle durch Kreditvergabe betreiben können, aber dann gerade hier in der Geld- und Finanzordnungsrunde, wo ja so sehr auf richtige Begrifflichkeiten Wert gelegt wird, würde ich dann auch an der Stelle mir einfach Klarstellung oder richtige Verwendung von Begrifflichkeiten wünschen. Genau, und der Bund der Steuerzahler, der dürfte auch die die Unterlagen lesen, die Schulungsunterlagen der Bundesbank, da steht auch was drin und auf der Wiki-Seite, ich weiß nicht, hat so jemand reingepostet, ist der Link auch nochmal drauf. Also das ist das Grundwissen, was man überhaupt wissen muss, sonst versteht man eigentlich gar nichts. Ich glaube, danke für den Hinweis. Als nächstes ist Cola Coleman. Ich war dran. 22.10 Uhr, mein Eintrag. Nach Stümpberger war ich. Wir hören dich nicht. Aber du hast deine Wortmeldung geschrieben. Ich sagte, nach 22.10 Uhr hatte ich die eingetragen und die waren nach Stümpberger. Hast du Push-to-Talk aktiviert? Dann musst du auf die Ding drücken. AMT. Verstehst du mich? Wir hören ihn. Ich kann ihn auch hören. Hast du ihn vielleicht lokal stumm gestellt? Aus welcherlei Gründen auch immer, kann auch zufällig passiert sein. Nein. AMT, ich höre dich. Das kann nein, ich nicht. Er ist mir nicht stumm gestellt. Dann schweige ich einfach und ihr sagt mir kurz, was er gesagt hat. Entschuldigung, ich höre ihn gar nicht. Hörst du mich jetzt, Andreas? Okay. Guck mal bitte in der Zwischenzeit nach, mit welchem Speedex du drin bist. Ich bin ja jemand anders. Bist du mit einem Funktelefon drin? Oder? Nein, ich bin mit einem PC drin. Können wir später nochmal gucken, ob das öfter passiert. Deine Bandbreite ist wahrscheinlich irgendwie zu niedrig. Also der Speedex, nicht die Bandbreite. Oder es hängt damit zusammen, dass... Also alle anderen hören ihn, ja? Ja. Okay, dann lege ich mal los. Ich habe unten 22.16 Uhr. Du musst aber eine kleine Zusammenfassung links reinschreiben, sonst kann AMT ja überhaupt nicht verfolgen. Ja, nur kann ich leider jetzt nicht beides, weil ich ja die Taste drücke. Sequenziell. Ja. Ich habe auf 22.16 Uhr einen Link eingedrückt über die Statistik der Bundesbank, wo man ganz genau, und zwar seit der Gründung der Bundesrepublik, sprich seit 1949, kann man die Staatsverschuldung und die Entwicklung der Staatsverschuldung sowohl von der Verschuldungsseite als auch von der Gläubigerseite her verfolgen. Das heißt, die Daten sind wunderbar da, die kann man alle verfolgen. Ich habe die mir schon auch in Excel-Tabellen reingezogen. Das geht, ist richtig gut. Dann wollte ich nochmal zu Solskens kommen. Du hast in deiner Vorstellung nicht Unrecht. Der Punkt ist der. Axel geht ganz formal ein und sagt, die Staatsverschuldverschreibungen werden im ersten Schritt von sogenannten Biederbanken gekauft. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Letztendlich Kreditgeber ist der, der diese Staatsschuldverschreibungen hält. Die Banken fungieren da als Mittler, man könnte sagen als Großhändler. Und es ist natürlich klar, rein formal, die Geldschöpfung gesteht in diesem ersten Schritt. Aber wenn die Banken das Geld dann wieder praktisch wieder an Nichtbanken verkaufen, dann hast du praktisch eine Verschuldung, eine Inter-Nichtbanken-Verschuldung. Und diese Interbanken-Nichtverschuldung führt nicht zu einer Geldmengenerhöhung, sondern ist geldmengenneutral. Und dann kann man natürlich sagen, dass derjenige, der die Staatsverschuldung hält dann, der ist auch derjenige, der sie finanziert. Oh Mann, das ist aber sehr falsch dargestellt. Dann tust doch einfach mal eine Buchhaltung machen, schreib's auf und fertig. Haben wir doch schon. Ist doch alles schon da, Arne. Aber du missachtest das einfach, was wir schon seit Jahren, ich glaube vor 3 Jahren haben wir das schon dargestellt, aber du sagst immer, nö, ist nicht und erzählst irgendwas, was anders ist. Michael, kannst du nach dem Reset alle hören? Ich konnte dich auf jeden Fall hören. Ich habe gerade Arne entstummt, der war irgendwie bei mir jetzt gerade stumm gestellt. Okay, keine Ahnung. Das war die Quelle. Alles klar. Hat jetzt Solzen noch mal eine Frage da dazu oder ist das jetzt passend? Stopp. Ich muss da kurz eingreifen. Ich war nur gerade in der Küche. Das, was Arne gesagt hat, stimmt. Also das kann ich als derjenige, der diesen Artikel damals geschrieben hat, wenn es um den ging, bestätigen. Also du bestätigst, dass wenn der Staat sich verschuldet, dass kein neues Geld entsteht, sondern dass fremdes Geld halt nur getauscht wird? Nein, ich sage, das, was der Arne gesagt hat, das war das, was Arne gerade gesagt hat. Nein, stopp, doch. Das hat er nicht gesagt. Doch, lass mich's mal klarstellen. Es hängt davon ab, wer letztendlich die Staatsschuldverschreibungen hält. Und zwar kannst du sagen, eine Staatsschuldverschreibung kann natürlich sein, dass sie mal 14 Tage beim zunächst mal bei der Bank, bei der Bieterbank liegt. Und dann, wenn sie eine andere Bank aufkauft, dann passiert auch noch nichts. Wenn sie aber eine Nichtbank aufkauft, dann entsteht natürlich in derselben Höhe wieder eine Geldvernichtung. Und unterm Strich per Saldo ist es dann eine, was ich horizontale Verschuldung nenne, bei der keine Geldschöpfung stattfindet. Es ist, wenn du willst, eine Verschuldung dann zwischen dem Staat und der Nichtbank. Das kann jetzt eine Privatperson sein, das kann ein Unternehmen sein, das spielt keine Rolle. Zwischen denen besteht dann die Verschuldung und bei einer horizontalen Verschuldung entsteht keine Geldschöpfung. Okay, also wenn, um das nochmal darzustellen, was du gerade gesagt hast, wenn der Staat neue Staatsanleihen rausgibt, entsteht kein neues Geld, richtig? Nein, das hat er nicht gesagt. Doch, das hat er gerade gesagt. Doch, Rudi, unterm Strich, aber ja, dadurch, dass die Bieterbanken als Großhändler dazwischen geschaltet werden, entsteht, wenn du willst, technisch zunächst mal, solange die Bieterbanken die Staatsschuldverschreibungen halten, hast du eine Geldschöpfung. Wenn sie es wieder verkaufen, hast du eine Geldvernichtung. Und es kommt ja darauf an, wer letztendlich die Staatsschuldverschreibung hält. Wenn beispielsweise eine Bieterbank für eine Nichtbank tätig wird, dann kannst du sagen, das ist eine Staatsverschuldung, die nicht zur Geldmengenerhöhung führt, weil die Bieterbank lediglich im Auftrag tätig wird. Ja. Ich meine, ich habe gelernt, wenn Staatsschulden entstehen, wird kein neues Geld geschaffen. Das heißt, das wird sich geliehen von den Sparern. Nein, du musst einfach den Satz etwas verlängern, den du sagst. Du musst sagen, die Staatsschulden, die der Staat gemacht hat, die außerhalb von Banken liegen, ja, haben im Saldo das Geld sozusagen kurz erzeugt, aber wieder vernichtet. Ja, und also von daher im Saldo halt nicht kein Geld erzeugt. Aber es sind Geldvermögen entstanden und das ist das Problem. Diese Geldvermögen können jederzeit wieder zurückverwandelt werden, indem sie an der Bank verkauft werden, zu Geld. Das heißt, da ist ein Potenzial entstanden und das ist das Fatale. Und die Frage ist, wer hält dieses Potenzial? Wenn dieses Potenzial in der Hand von wenigen ist, ist auch die Macht, die von diesem Potenzial ausgeht, in der Hand von wenigen. Und deshalb ist es schon relevant zu wissen, wer besitzt die Staatsschulden. Ich finde, du hast das sehr verkürzt dargestellt gerade, Piratos. Also schon sehr ausführlich, aber trotzdem verkürzt. Denn du hast nämlich zwischendurch gesagt, ja, es wird halt... Die Staatsschuld wird erzeugt und wird dann eben das Geld geschaffen, aber dann wird das dann gekauft und dadurch wird es wieder vernichtet. Aber was passiert denn in dem Moment, wenn es eben nicht gekauft wird von einer Nichtbank? Dann liegt es als Geld auf irgendwelchen Konten rum. Ja, das ist das eine. Also, und das andere ist, der Bank geht's besser. Denn es ist, wir hatten vorhin das mit der Zentralbank, dass es doch eigentlich unsinnig wäre, den Interbankenmarkt zu betreiben, weil sie ja dadurch keine Einnahmen erhält. Hier gilt das Gleiche. Solange das Ding bei den Banken ist, haben die eine Rente, eine absolut sichere Rente über 2,4 oder 1,2% oder wo halt der Zinssatz ist, der garantiert jedes Jahr als Einnahme bei der Bank reingeht. Und zwar die komplette Laufzeit, Laufzeit dieser Staatsanleihe. Auf der Gegenseite steht nur Geld, das Giralgeld, sonst nichts. Das kostet die Bank nichts. Es gibt also auch keinen Bedarf, dieses irgendwie zu verzinsen, also in Form von Sparform. Ja, das heißt, die Bank beschneidet sich durch den Verkauf, nimmt sie eine konstante, regelmäßige, absolut sichere Einnahmequelle weg. Sehr gut. Finde ich mal erhellend, diese ganze Diskussion, würde. So, da T gleich weg muss, würde ich jetzt die Versammlungsleitung übernehmen, wenn niemand was dagegen hat. Dann ist nämlich jetzt Thomas dran. Bitte schön, Thomas, du hast eine Frage. Welcher Thomas? Du. Okay, also ich bin ja schon ein paar Tage älter und ich habe immer mal so gelernt, naja, bei einer Staatsanleihe gibt der Staat ein Versprechen, nämlich dass er das irgendwann zurückzahlt, dass aber dieses Papier dann ausläuft oder wie auch immer, aber im Grunde hat er nichts außer ein Versprechen, also steht kein realer Wert dahinter und das ist es, was praktisch die Erhöhung der theoretischen Geldmenge, ich sage jetzt theoretische, weil da ist das Bargeld, das es gibt, und natürlich das Chiralgeld, das irgendwo rumgeistert, das ist da auch mit drin. Das ist es, was diese Erhöhung der Geldmenge tatsächlich bedingt. Das Gegenstück, was notwendig wäre, um das auszugleichen, wäre schlicht und einfach, dass irgendwo auch der entsprechende Gegenwert da sein muss. So wie das mal vor Urzeiten war, also irgendwo in der Steinzeit, als ein Geld, bei den Römern zum Beispiel, ein Pecunia war ein Schaf. Ne? Das, also für ein Stück Geld hat es ein Stück Schaf gegeben, da gab es einen Gegenwert. Den gibt es heute nicht mehr. Und es ist sehr wohl so, dass der, für meine Begriffe, dass der Staat die Geldmenge erhöhen kann, indem er, aber eben die gesamte, indem er eben Staatsanleihen ausgibt, weil das ist ja nichts als ein Versprechen. Und das, worauf es ankommt für diese Zentralbanker und für diese Wirtschaftspolitiker, ist doch immer das Verhältnis von dem vorhandenen Vermögen, das da irgendwo rumspringt in Form von Papieren, im Vergleich zur Wirtschaftsleistung einigermaßen in der Waage zu halten, damit die Sache nicht in eine Inflation ausartet. Oder liege ich da jetzt total falsch? Weil ich denke, Geld muss immer einen Bezug zum Wert haben, zu einem real anfassbaren Wert, sonst wie der Bezug, der sich darstellt, ist ja wurscht, aber da muss immer was da sein und die Relation verändert sich und das ist es, was im Endeffekt Inflation bewirkt. Also von wegen, ob man da jetzt Geld vernichtet oder erschafft und das dann wieder vernichtet, das ist alles nur theoretisch, das ist alles nur Mathematik. Aber die Realität ist doch, dass ich auf der einen Seite eine Wirtschaftsleistung habe, die mit Geld bemessen wird, auf der anderen Seite eine Geldmenge und dass sich das Verhältnis untereinander verändert. Oder sehe ich das falsch? Sehr gut, Thomas. Einiges verstanden hast du. Nein, Thomas, ich muss da leider... Arne, stopp, du bist nicht dran, Rudi. Dankeschön. Ich bin... Ja, es ist schwierig. Es waren so viele Sachen, die du gerade gesagt hast, auf die man reagieren müsste. Und es wäre... Oder ich würde es schön finden, wenn du deine Fragen oder deine Gedanken, die du gerade gestellt hast, nochmal aufsplittest, vielleicht irgendwo in Zeilen mal runterschreibst, dass man darauf antworten kann. Weil da waren so viele Sachen drin, die einfach teilweise sachlich falsch waren, teilweise diskussionsfähig waren, wo man dann auch irgendwo mal einen Konsens finden könnte. Aber dein Text gerade eben war, ich könnte eine Stunde drüber reden. Arne. Thomas, ich muss dir leider widersprechen. Ich glaube, auf den ersten Schritt ist es intuitiv, was du sagst. Wenn man in die Dinge dann genau reinsteckt, dann nicht. Ich sag da mal eine Analogie. Zahlen werden auch nicht besser, wenn sie in Gold gießt. Das heißt, man muss sich davon lösen. Es gibt einerseits Warengeld. Das heißt, beim Warengeld ist tatsächlich das Geld, der Wert steckt in dem Geld drin, wie bei einer Goldmünze. Beim Kreditgeld ist es aber eine viel clevere Idee. Es ist im Grunde genommen ein abstrakter Anspruch, im juristischen Sinne ein abstrakter Anspruch. Und für diesen abstrakten Anspruch brauchst du kein materielles Gegenstück, sondern du kannst praktisch dieses subjektive Recht abstrakt lassen. Es muss lediglich dokumentiert werden. Und das ist unser heutiges Kreditgeld. Wie das Ganze funktioniert, habe ich in Zeile 22:30, da habe ich dann Link, was ist Geld? Da habe ich die Entwicklungen von Goldmünzen zu dem Chiralgeld beschrieben und da geht dann auch hervor, dass im Grunde genommen, es ist ein, ich würde sagen, wirklich ein kultureller Fortschritt, dass wir heute das Chiralgeld haben, weil es im Grunde genommen, du kannst die Geldmengensteuerungen unabhängig machen vom Vorkommen von Gold oder was immer was. Paul, bitte. Ja, also Thomas, ich fand deinen Beitrag doch sehr erquickend und auch belebend. Und ich finde, du hast auch viele richtige Aussagen getroffen. Man muss einfach nur alles betrachten unter einem Berg, ja, der sich ansammelt oder der auch abgetragen werden kann. Das ist die Geldmenge, die sich auch durch Optionsscheine, Staatsanleihen und so weiter auch ausdrücken kann und die natürlich auch immer einen Einfluss auf die Realwirtschaft hat. Arne hat ja gerade selber gesagt, Es sind da mit Rechtsfragen geknüpft. Und da könnte man natürlich dann auch sagen, okay, das wandeln wir dahingehend, um zum Beispiel dann auch Ansprüche auf Griechenlands Inseln oder so zu haben. Ne, aus diesen Giralgeldschöpfungen, die erstmal theoretisch sind, aber die man eben in die Praxis dann auch wieder umbasteln kann. Ja, und insofern hast du das richtig erkannt, Inflation, Geldmengenwachstum und wie viel überhaupt davon abgetragen wird. Und ich muss sagen, die Geldvernichtung ist wesentlich geringer als die Geldmengenanhäufung. Darum wird der Mount Everest der Geldmenge immer größer. Und so muss man einfach denken. Und das haben eben nur wenige, die eben halt dies im Plus haben. Und da diejenigen eher dann eben auch zum Beispiel in Amerika und in amerikanischen Banken zu suchen sind, die da Kontrolle über diese Geldmengenberg haben. Kann mal bitte jemand für mich rechnen? Wir sind ja in Geld und Finanzen. Ich kann nicht rechnen. Also wenn ich einer zu früh dran war und der auf den richtigen Platz vorgezogen wurde und dann sechse nach mir dran sind, rechnet mir das mal bitte jemand aus? Micha oder Stimmbürger? Also ich hätte jetzt allerdings Axel dran genommen und wenn du dann auch noch eine Wortmeldung haben möchtest, dann kannst du auch danach dran kommen, Koala. Ich schließe ganz Nein, kurz, ich heiße auch nicht Koala. Ich empfinde es als wichtig, Cola. Worte auszusprechen, so wie sie heißen. Das ich schließe mein von mir. Ich schließe nur ganz kurz an vorhin an mit einer abschließenden Frage. Angeblich weiß man ja nicht, wer so die Staatsanleihen hat. Man weiß zwar ganz genau, an wen man die Zinsen überweist, man weiß aber komischerweise nicht an wen. Das ist für mich ein Widerspruch. Nee. Das heißt, die Zinsen an die Geschäftsbank, die Bieterbank meine ich, und beziehungsweise wo sie hält, aber die Bank weiß nicht, wohin sie die dann oder wie. So, wenn du für 80.000 Euro Staatsanleihen hältst, erhältst du für diese 80.000 Euro die jeweiligen Zinsen. Direkt. So, und aber komischerweise weiß der Staat, dass es an dich überweisen muss, er weiß aber nicht, dass du für 80.000 Staatsanleihen hältst. Das ist für mich ein Widerspruch. Ach so, klar, jetzt komme ich mit. Ja, ist komisch. Jetzt Cola. Ja, danke. Also ich weiß ja nicht, ob ihr in einer freien Diskussion seid, weil ihr Wortmeldung macht. Nein. Ah ja, gut. Dann kenne ich das so, dass man sich vorstellt. Ich wollte ja schon seit 5 Jahren hierher. Und ich glaube, ich bin 4-mal so lange in der Piratenpartei wie Solsken. Ich habe es nicht geschafft, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Ich bin seit dem 30. Lebensjahr circa BWLer. Weil ich frage mich, was ihr hier gerade macht. Ich habe es auch nicht im Pad gefunden. Ja, wir waren bei 4 und sind vom Top 4 ein wenig in eine Diskussion abgeglitten, die für dich wie eine freie Diskussion vorkam. Da hast du recht. Ah und ja, okay, gut. Also im Notfall nehme ich Stimmbürger als meinen Berater und Team Pauli als meinen Beistand. Und dann ziehe ich mich jetzt zurück. Dann kann es mir ja vielleicht jemand erklären, wo ihr gerade seid. Weil wir haben mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade ein Problem oder kein Problem, eventuell eine Klärung, was seit dem 17. Jahrtausend in dieser Welt sich generiert hat. Wir haben in Amerika 4 Bundesländer, die noch nicht auf ihrer Verfassung gesagt haben, dass sie den Bund verlassen wollen. Danach würde es gültig werden, dass der gesamte Bund auseinanderfliegt. Und ich höre euch hier irgendwie diskutieren wie in der Bildzeitung. Aber wie gesagt, ich bin neu hier. Ich muss mich hier erstmal reinhören. War nur so, dass ich vorhin eine kurze Frage stellen wollte und dann habe ich mir mal gedacht, dann fasst das doch mal ein bisschen zusammen. Wenn jemand Fragen an mich hat, was ich damit gemeint habe, was ich damit aussagen will, wo ich hin will, dann natürlich gerne. Ansonsten verfolge ich das hier noch eine Weile und melde mich dann erst, wenn ich der Meinung bin, dass ich irgendwie durchsehe, was ihr hier tut. Ich glaube, das ist etwas, was die Piraten sich nicht antun sollten, einfach so über irgendwelche Sachen diskutieren, sondern wir sollten gucken, was die politische Lage gerade so an wichtigen Dingen bringt, denn wir haben genügend Leute bei uns intern, die darauf reagieren können. Und den Eindruck habe ich jetzt hier nicht. Aber wie gesagt, ich bin neu und ich muss erst mal zuhören. Das ist meine Strategie, normalerweise immer erst zuhören. Kurze Frage an den Vorredner gestattet. Ja, also ich will jetzt das Thema, was er angesprochen hat, ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich will das jetzt erstmal nicht als Thema weiter besprechen. Wenn sich die Frage auf das Thema bezog, dann würde ich das jetzt nicht zulassen. Würde mich aber interessieren. Ja, das ist nett, dann ja, machen wir einen Top nach dem nächsten Top. Das wäre ja für mich sehr praktisch, wenn mir jemand sagt, was ihr jetzt gerade tut. Wenn ihr euch einfach nur verwirrt habt. Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt. Deswegen erzähle ich das jetzt und ich mache das jetzt. Wir machen jetzt nämlich Top 5. Und Top 5 hat jemand eingestellt und darf es jetzt vorstellen. Nochmal zu Top 4 hätte ich gerne nochmal eine Nachfrage. Dann bitte, zu Top 4. Da sagte der Vorredner von Cola, er wundere sich, warum man Zinsen überwiesen bekommt, aber nicht weiß, an welche Person das geht. Also Gutschriften aus Anlagen, die ich habe, gehen an mein Konto bei der Brokerbank. Kann jemand mal das richtige Pad geben? Ich bin auf der 6240, wo die anderen auch alle sind. Nee, wir sind auf 14. Darf ich jetzt 14, ja? Okay, nein. Dann vergiss die Frage, hat sich erledigt. So, also ich möchte jetzt Top 4 Vision Weiterarbeit frühestens ab nächsten Mittwoch der Wirtschaftsvision beenden. Möchte dazu jetzt noch jemand was sagen? Kriege ich von jemandem das Pad, Joachim? Es steht links im Channel. 14. Okay. 14, 1-4, genau, das ist das Pad, unser Tagesordnungspad. Nochmal die Frage, weiter. Top 4, möchte jemand dazu noch was sagen, Piratas? Nein, niemand will was sagen, mach weiter. Gut, schnell. Dann jetzt bitte Top 5, bitte vorstellen. Puh, ja, 2 Minuten. Also, weil ich da auf einen Artikel gestoßen bin, den habe ich jetzt auch über Facebook, Geldsystempiraten, hier schon zum Thema gemacht, aber ich habe jetzt gerade gesehen, über die Mailingliste ist jetzt auch was gekommen, von Manuel Franzmann an, Matthias Gascher hat es eingestellt, also das Thema ist, diese, bringt ein Vollgeldsystem Finanzstabilität, diese, der Artikel da bei Ökonomstimme, sitzt da links im Chat von Dirk Niepelt und ja, hab jetzt ab Zeit 112 da eben dazu geschrieben, was das so alles ist. Ziemlich hohes Tier eigentlich und könnt ihr euch mal angucken, eben was er da schreibt zu dem Vollgeld. Und ich halte die Gruppe ja ziemlich da als ein Kompetenzderivat, sag ich mal, Thema Vollgeld. Würde mich ja wohlfühlen, wenn Keoks oder so dann noch da wieder reinkäme oder Nikolai Hände. Aber egal, also mit den Leuten, wo wir jetzt da haben, können wir ja bestimmt mal schauen. Ich finde, also mein persönlicher Eindruck von dem Artikel ist, ist ziemlich viel Mist drin und bei dem auf der Mailingliste, wo er es gelesen hat, da ist es wohl auch so rübergekommen, dass da eigentlich das verbesserungsfähig ist oder klarzustellen wäre und ja, vielleicht kann man sich da auf eine Replik oder sowas oder dass man ihn persönlich mal anschreibt oder eben eine Gegenstandsdarstellung auf unserem Blog oder sowas mal überlegen, ob man, wenn da Interesse ist, muss man halt erstmal lesen und dann können wir mal eine Arbeitsgruppe oder so vielleicht dann noch irgendwann, wenn wir so Lust haben, dann ja. Also kann man ja dann irgendwann noch die nächsten Tage dann vielleicht über am Wochenende dann mal treffen, deswegen muss man es halt nicht besprechen. Gut, da wahrscheinlich die meisten Leute das jetzt erst lesen müssen. Oder hat sie jemand schon gelesen und möchte dazu einen Kommentar abgeben? Das ist also länger da. Er lässt ja nämlich jetzt die Möglichkeit dazu. Ja, ich habe es schon gelesen. Und ich bin von dem Artikel auch nicht angetan. Das liegt vielleicht daran, dass ich selbst Befürworter des Vollgeldes bin. Er ist aber sachlich nicht richtig. Und zwar, er sagt beispielsweise, dass bei dem Vollgeldsystem nach wie vor die Konten bei der, die Girokonten, reden jetzt hier von Girokonten, die Girokonten bei den einzelnen Geschäftsbanken geführt werden und dass die dann auf der Aktivseite eine Gegenposition haben, die dann in gleicher Höhe Zentralbankgeld beinhaltet. Das wäre nämlich natürlich nicht die gute Idee, weil dann nach wie vor der Bankenrahmen möglich ist. Das Beste ist natürlich, wenn genauso wie das Bargeld von der Zentralbank gemacht wird und es äquivalent wäre, dass alle Girokonten bei der Zentralbank geführt werden. Dass dann natürlich dann die Banken darauf Zugriff haben, genauso wie die Kunden, ist natürlich klar. Technisch gesehen ist es auch gar kein Problem. Es ist heute schon so, dass über das Target-2-System deutlich mehr Interbankenzahlungsverkehr geht als über die bei den Geschäftsbanken der Nichtbankenzahlungsverkehr. Und wenn nämlich diese Girokonten aus den Bilanzen der Banken sind, dann kann es kein Bankenrun mehr geben, weil es nichts abzuheben gibt, weil das Geld schon ja bei der, genauso wie Bargeld, Geld der Zentralbank ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den es hier zu berücksichtigen gibt. Und das führt natürlich zu einer erheblichen Stabilisierung des Währungssystems. Rudi, bitte. Aus meiner Sicht ist Vollgeld in der Art, wie du sie beschreibst, Bullshit. Und ich würde beantragen, zum Top Sonstiges überzugehen. Erklär noch, warum. Nö. Ja, kurze Begründung. Das Vollgeld, wie Arne es beschreibt, ist nichts anderes, als wie wir Gold mal hatten. Ja, Gold als Gegenwert zum Geld. Und das Ding ist genauso in die Brüche gegangen, wie auch das Vollgeld, was Arne vorschlägt, in die Brüche gehen wird. Das ist Bullshit. Also das kann ich kurz entkräften, wenn er mich dann... Also erstmal Wortmeldung, glaube ich, von Wischer und Axel noch vielleicht. Genau, also ich sehe das nicht ganz so, wie Arne es gerade geschildert hat, dass er das hier falsch beschrieben hätte, der gute Herr Niepelt. Ich kenne ihn vorher nicht, kannte ihn vorher nicht, finde den Text aber nicht so schlecht, wie das jetzt hier von den zwei Stimmen gerade mal so rüberkam. Axel, bitte. Zu den Bankruns. Das ist einfach nur eine Behauptung, es gäbe keine Bankruns mehr. Ein Blick in die Vergangenheit widerlegt das sehr schnell. Als es noch gar kein Giralgeld gab, da gab es Bargeld. Und wer stand vor den Banken beim Bankrun? Die Sparer. So, was war bei Northern Rock? Wer hat die langen Schlangen gebildet bei Northern Rock vor gar nicht so langer Zeit? Die Geldanleger. Das waren nicht die Giralgeldkonten. Das sind immer die Anleger gewesen, die den Bankrun verursacht haben. Zukünftig gibt es in einer Bank ja nur noch Geldanleger. Und jetzt wird gesagt, ja, früher gab es Bankruns, als es nur Geldanleger gab, und heute gibt es nur Geldanleger, aber es gibt keine Bankruns mehr. Und deswegen sage ich, das ist ein reines Hirngespinst, ein Postulat, was in die Welt gesetzt wird, um irgendwas zu beruhigen, ohne es nachweisen zu können. Es waren immer die Sparer, die ihr Geld wieder haben wollten. Auch bei Northern Rock. Arne? Ja, es ist so, nur das Giralgeld ist sofort fällig. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Ist natürlich klar, auch ein Teil der Geldanlage, der Sparanlagen können in einem bestimmten Umfang gewissermaßen sofort abgehoben werden. Zum einen liegt es dann aber auch im Goodwill der Banken. Aber die Geldanlage, egal bei wem, das ist ja der Sinn und Zweck davon, ist meistens irgendwie an Konditionen gebunden, sprich ist nicht sofort fällig. Wäre er sofort fällig, wäre es Giralgeld. Und das ist ein entscheidender Punkt, der die ganze Sache bremst. Und dann können sich die Banken natürlich entsprechend auch darauf einstellen. Das ist ja Sinn und Zweck. Da ist noch ein zweiter Aspekt in dem Artikel. Es wird behauptet, dass wenn die Geldschöpfung bei der Zentralbank liegt, dass dann die Kreditvergabe erheblich behindert wird etc. Dem muss man meines Erachtens auch widersprechen. Es ist genau wie bei allen Dingen. Zum Marktpreis kann man immer alles kaufen. Und zum Marktpreis kann dann auch eine Bank, wenn sie einen Kredit vergeben will, Geld kaufen. Aber das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht mehr so, es wäre, mein Beispiel ist immer, wenn natürlich mein Mediamarkt für ihre Geräte nichts bezahlen müssten, dann können sie natürlich auch behaupten, dann können wir die billiger den Kunden anbieten, das ist klar. Aber so ist halt die Welt nicht, dass immer das Produkt, das man kauft oder mit dem man handelt, das muss man einkaufen. Und genauso wäre es dann bei den Geschäftsbanken. Sie müssten von irgendjemandem es kaufen, und bei den funktionierenden Märkten wäre das auch kein Problem. Ich kaufe einen Kredit und bezahle den gleich mal mit Geld, so wie ich ein Auto kaufe und mit Geld bezahle. Also, dass man einen Kredit kaufen kann, ist mir neu. Egal, der Nächste ist dran. Es steht niemand auf der Wortmeldungsliste. Ich würde das Top dann abschließen, so ein Top Sonstiges kommen, wenn jetzt nicht jemand noch was zu Top 5 sagen möchte. Dem scheint nicht so zu sein, dann Top 5 bitte Sonstiges. Doch, ich habe nicht so schnell getippt oder du hast nicht so schnell gelesen. Ja, dann bitte jetzt nochmal. Definition finde ich nicht. Was ist Vollgeld? Vollwertiges Geld. Das bedeutet, dass der Emittent ist der Staat, beziehungsweise die Zentralbank. Oder eine Staatsbank. Sparkassen sind Staatsbanken und die emittieren es auch. Das zählt komischerweise aber nicht zur staatlichen Geldschöpfung. Das finde ich sehr traurig. Gut, als BWLer habe ich die Frage, weswegen muss man Geld erfinden? Was meinst du damit? Wieso muss man Geld aus dem Nichts zaubern? Gibt es dafür einen Grund? Ich glaube, das ist der ganz große Denkfehler. Auch das Chiralgeld kommt nicht aus dem Nichts, sondern kommt aus unserer Rechtsordnung. Es ist gewissermaßen, wenn du willst, ein Produkt der Rechtsordnung. Und das ist sehr umfangreich. Und ich empfehle nochmal einen Artikel. Dann habe ich das verstanden. Die Rechtsordnung ist also die Quelle des Ärgers. Mhm. Cola Schaufel immer hat die Zeile 128, den Lesetipp da aus der FAZ. Ist nämlich genau das Ding, der Unterschied zwischen Zentralbankgeld auch und Chiralgeld. Und da muss ich jetzt nochmal gucken, was wir im Wiki auch hatten, weil ich bin mir selber nicht sicher, ob er das geklärt hat. Nein, Stefan, ich kann es wiederholen. Wieso muss man Geld zaubern? Ich als Betriebswirt kann einen Sandhaufen transportieren. Ich kann Stahl transportieren. Ganz kurz, ich kann es dir in zwei Sätzen erklären. Es ist einfach sehr effektiv, wenn Geld dort entsteht, wo auch ein Bedürfnis ist. Und das hast du beim Chiralgeld in Perfektionssatz. Jeder, der ein Kreditbedürfnis hat, geht zu einer Bank und ihm wird das Geld erzeugt. Er muss sich nicht irgendwo das Geld irgendwo anders von jemandem besorgen. Und das ist der Vorteil. Und dann muss es ganz regulär wieder vernichtet werden, gemäß Tilgungsplan. Es entsteht und vergeht. Und an sich, ich finde das Prinzip genial. Ich will etwas machen, brauche dazu 5 Millionen. Dann erzeuge ich die 5 Millionen, produziere die Ware, gebe die 5 Millionen ja in der Zwischenzeit aus durch Käufe und Löhne. Jetzt ist das Geld bei denen, die die Löhne bekommen haben und vielen anderen. Die kaufen dann die Produkte, jetzt auch der Einfachheit, für 5 Millionen. Ich tilge den Kredit, die 5 Millionen sind wieder weg. Zustand vorher, nix. Zustand hinterher, die das haben wollten, haben dann einmal die Ware und das war's. Ein fantastischer Katalysator. Gut, Axel, ich verstehe deinen Wunsch. Wenn du am Verdursten bist, erfinde ich dir etwas zu trinken und in 14 Tagen gibst du mir das Trinken zurück. Völlig klar. Nee, pass auf, Geld ist kein Ding. Das die Dinggeld denke nicht mehr. Das ist eine Information. Das ist nichts anderes als eine abstrakte Information. Und das war es auch beim Goldgeld schon. Da war das Gold nur der Zahleninformationsträger. Und dank Telekommunikation und EDV konnten wir uns endlich des physischen in Zahleninformationsträger entledigen. Das ist, da widersprechen wir uns. Entschuldigung. Ihr seid ja bald unter Sonstiges, dann würde ich das nochmal aufrollen wollen. Ja, ich möchte hier auch eine Definition abgeben, und zwar in einem Wort. Geld ist ein Machtträger. Und die Leute, die gerne Macht haben wollen, interessieren sich natürlich da auch hingehen, wer das Geld schöpft, wo es geschöpft wird und so weiter, damit sie auch Macht ausüben können über die Geldmenge. TSM Paul, du bist der Erste, wo ich halb mitgehe. Geld ist vergegenständlichte Arbeit und damit Macht. Das sehe ich ein. Aber du hast ja nicht gesagt, dass es vergegenständlichte Arbeit ist. Du hast noch nicht gesagt, wo die Macht herkommt. Aber wir sind ja gleich unter Sonstiges. Doch, wieso? Das wird ja umgewandelt in irgendwelchen Dingen, dieses Geld. Ja, also was ja eben auch Axel gesagt hat, ne? Einer kauft sich Auto und so weiter, das kann man ja auch mit irgendeinem Geld gleichsetzen oder Gold oder Silber oder was auch immer. Ja, und dafür wird es oder halt eben Bankguthaben oder auch, ich sag mal, Rechte und Guthaben, ne, auf eine Bank, wo dann eben wieder Macht ausgeübt wird. Ne? Pauli, also, es wird verdinglicht. Pauli, auch wenn du Schulterstücke hast, du hast noch lange keine Macht. Die Soldaten tanzen dir auf der Nase rum. Aber unter Sonstiges kann ich da mich vielleicht ein bisschen breiter machen, wenn es jemand interessiert. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Die Soldaten bezahlen kann und so weiter und seine eigene Privatarmee oder Staatsarmee dann auch hat und so. Ne? Paul, das hilft dir nicht. Paul, ne? So, wir wollen jetzt das Top beenden. Ich habe vorhin noch gesehen, dass der Thomas noch eine Wortmeldung geschrieben hat. Wolltest du noch was zu dem Top sagen? Irgendwie erinnert mich die Diskussion im Top 5 jetzt ein bisschen an den Top 4. Ich wollte eigentlich nur eine Anekdote erzählen, wie man Geld wirklich schaffen kann. Also Dinge schaffen kann, die man zu Geld machen kann, ohne dass man wirklich was tut. Ich habe lange Zeit Immobilien verkauft und habe das immer sehr amüsant gefunden, wenn man eine Immobilie zu einem bestimmten Preis kauft, sie dann einfach nur durch eine Teilungserklärung aufteilt, kostet beim Notar vielleicht 1500 Euro und sie dann weiterverkauft und plötzlich hat man viel mehr Geld, als man vorher reingesteckt hat. Und das Nette dabei ist ja nicht, dass man dieses Geld verdient hat, sondern dass man dann diese Immobilie mit dieser neuen Bewertung viel höher beleihen kann, ohne dass einfach Mehrwert geschaffen wurde. Deswegen denke ich immer darüber nach, wie Geld und Wert zusammenhängen. An der Stelle übrigens, ich hatte vorhin eine Frage gestellt, die ist halbwegs beantwortet. Aber naja. Fußballspielern geht das im Übrigen auch. Ganz zufriedenstellend. Danke Thomas für den Beitrag. Jo, der hat mich richtig glücklich gemacht. Sorry, okay. Bitte? Also Thomas, du imitierst dann ein bisschen das Geschäftsmodell der Geschäftsbanken, glaube ich, an der Stelle. Weil die machen das ja auch so mit dem Fractional Reserve System. Also das, was du angesprochen hast, Thomas, haben wir auch schon mal, in den zwei Dingen besprochen. Das System kommt ja nicht von ungefähr, oder? Ich würde dann jetzt dieses Top beenden, wenn jetzt jemand nur hier schreit. Hier beenden. Dann haben wir jetzt sonstiges. Das sind alles Lesetipps. Tipps. Möchte jemand zu seinem Tipp was sagen? Nee, guckt rein. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, das Buch zu lesen, was ich dort als Tipp eingestellt habe, weil mir wurden ein bisschen die Augen geöffnet, was dort an der Börse passiert. Und ich glaube, dass, ich sag mal, 99,99% der Menschen, die meinen, dass wenn sie eine Rentenversicherung abschließen, bei der AXA zum Beispiel, die dann wiederum auf der Börse irgendwo XY dann die Gewinne erwirtschaften will, dass die dann was Gutes tun. Wenn dann diese Menschen dieses Buch lesen, wenn sie feststellen, dass sie einfach nur verarscht werden. Kannst du noch sagen, welches Buch du meinst für den Stream? Es geht um das Buch von Michael Lewis, Flash Boys. Rudi, wenn du nächste Mal ein Buch einstellst, so ein Wunsch von mir, schreib eine kurze Zusammenfassung, worum es geht, damit man weiß, ob es einen überhaupt interessiert und damit man vielleicht auch weiß, ob man sich damit schon beschäftigt hat. Ja, der Link ist drin im Pad. Klick drauf und dann ist gut. Ja, möchtest du Links von mir haben? Ich habe hier 30.000. Welchen möchtest du? Du kommst doch zu uns, ja? Und ich gebe dir jetzt einen Hinweis und sage dir, wenn du schon zu uns kommst, kannst du doch bitte auch unser Pad aufrufen und auf diesen Link klicken. Oder soll ich dir jetzt noch irgendwie persönlich eine E-Mail schicken oder was? Nein, du kannst meinen Wunsch ablehnen und du kannst meinem Wunsch zustimmen. Aber du kannst nicht. Ja, dem Wunsch habe ich doch gerade zugestimmt. Lies doch einfach. Nein, du hast meine Sprache nicht verstanden. Du solltest dich vielleicht mit den Worten beschäftigen, die ich benutze. Vielleicht müssen wir uns darüber unterhalten. Okay, dann gib mir deine persönliche E-Mail-Adresse, weil das willst du ja gerade. Nein, das gib mir deine persönliche E-Mail-Adresse und lass dir auch öffentlich hier über diesen Funk rübergehen. Danke, und ich schicke dir dann diese Links. Danke, Rudi, also danke. Danke, Rudi, danke. Danke, ganz ruhig, danke. Danke. Rudi, ich bin Spacko. Danke, Ola, danke. Wir beenden jetzt die Sitzung um 22.56 Uhr. Ich bedanke für die Anwesenheit. Ich hätte noch einen Punkt. Bis nächstes. Ja, du hast noch einen Punkt, bitteschön. Nee, war ein Scherz. War echt ein Scherz. Ja, alles klar, dankeschön. Und bis nächste Woche. Tschüss. Yeah, danke, Wischer. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.